إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، Der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter, bildni ta'ala, mit der Erklärung von Subul al-Salam, die Erklärung von Bulugh al-Maram von Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala. Und wir sind bei Hadith, bei Kitab al-Jami', Hadith 1403. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش البذيء أخرجه الترمذي وصححه. يهوى البغض هو ضد المحبة، وبغض الله عبده ينسى أن الله سبحانه وتعالى لا يحب هذا العبد، فالله سبحانه وتعالى إذا يعني المترتب على بغض الله لعبده أولا أنه لا يطرح له القبول في الأرض ولا يكرمه الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يعاقبه على هذه الأمور التي يأتي بها. والبذيء هذا من البغض. أما الفاحش بارك الله فيكم فهو الذي يأتي إما بالكلام الفاحش. ما معنى الفحش؟ الفحش هو الأمر الذي لا تقبله الفطر السليمة. انظروا، ليست المسألة فقط مسألة الإسلام، إنما الفطرة السليمة عند الإنسان ما تقبل هذا الكلام ولا هذه الأعمال. فالفحش في الشيء أو الفاحش، الفحش من الكلام أو الفحش من الأعمال، هو طبعا في ديننا ما تأباه الفطر السليمة ويأباه شرع الله سبحانه وتعالى، عليكم السلام. أما البذيء فهو الكلام من البذاءة أو من البذاء، وهو الكلام القبيح الذي ليس من صفات المؤمن. الكلام القبيح الذي ليس من صفات المؤمن، فالمؤمن يبتعد عن الكلام القبيح والكلام الذي يؤذي الناس بفحشه. فالله سبحانه وتعالى يبغض هذا الإنسان الذي يفحش ويتفحش، والذي يكون كلامه بذيئا. وشر الناس عند الله الذي يتقيه الناس ويخافه الناس لفحش لسانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بارك الله فيكم. حديث 1400 غيب. أبو الدرداء رضوان الله عليه sagte, der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم sagte, الله سبحانه وتعالى liebt nicht الفاحش, derjenige, sozusagen das Verabscheuliche sagt oder macht. Al-Badi, derjenige, der schlechte Wörter sagt. Allah subhanahu wa ta'ala liebt diese Person nicht. Und diese Überlieferung ist bei At-Tirmidhi und er hat gesagt, das ist sahih. Allah subhanahu wa ta'ala liebt nicht, das bedeutet, es gibt eine Eigenschaft bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass er auch nicht liebt. Allah subhanahu wa ta'ala liebt die Gläubigen, Allah subhanahu wa ta'ala liebt das Gute, Allah liebt den Iman, Allah liebt bestimmte Handlungen und bestimmte Wörter, und Allah subhanahu wa ta'ala liebt nicht bestimmte Handlungen, bestimmte Wörter. Das ist eine Eigenschaft für Allah subhanahu wa ta'ala. Aber was ist die Wirkung? Was ist die Wirkung dieser Eigenschaft? Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala liebt ihn nicht. Was bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala eine Person nicht liebt? Das heißt, diese Person wird nicht sozusagen akzeptiert, diese Person wird nicht geehrt, diese Person am letzten Tag wird zur Rechenschaft gezogen, wal'iyadu billah, Weil Allah subhanahu wa ta'ala diese Person nicht liebt. Warum liebt Allah subhanahu wa ta'ala diese Person nicht? Weil diese Person etwas gemacht hat, etwas gesagt hat, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht liebt und was Allah subhanahu wa ta'ala nicht mag. Subhanah. Derjenige Al-Fahish, was wird Al-Fahish? Al-Fahish, das kommt von dieser Verabscheuliche. Das Verabscheuliche ist verschieden. Das könnte wortmäßig sein und das könnte handlungsmäßig sein. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir, die normalerweise die Menschen, die normal denken und die ganz normale Menschen sind, die mögen das nicht. Sie verabscheuen die Taten oder die Handlungen. Und das ist derjenige, der das tut, ist eher Al-Fahish. Al-Badi, derjenige, der schlechte Wörter benutzt, wenn er spricht mit den Leuten. Und der Prophet ﷺ sagte, der Schlimmste unter den Leuten bei Allah ist derjenige, die Menschen verlassen ihn wegen seiner schlechten Zunge oder sie wollen mit ihm nichts zu tun haben, weil er immer Schlechtes sagt und Schlechtes macht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ein Mu'min hat nie diese Eigenschaften. Hat die nicht. Sondern ein Mu'min hat gute Eigenschaften. Wa'an ibn Mas'ud radiyallahu anhu rafa'ahu Laysa al-mu'minu bit-ta'ani walal-la'an ولا الفاحش ولا البذيء أخرجه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم ورجح الدار قطني وقفه الترمذي حسنه وهذا الحديث صحيح ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء الطعان من الطعن أي السباب السب يقال طعن في عرضه أي سبه اللعان اسم فاعل المبالغة أي كثير اللعن كثير اللعن الفاحش تكلمنا عنه في الحديث السابق والبذيء تكلمنا عنه كذلك في الحديث السابق أي أنه من صفات المؤمن من صفات كمال إيمان المؤمن أنه يترك السب واللعن ويترك الفحش والتفحش والبذاء وأما اللعن لمن لعنه الله سبحانه وتعالى ولعنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولعن الكافر يستثنى من هذا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا فانتبهوا وكذلك بالنسبة للسب المعنى هنا أن تكون صفة الإنسان السب يعني مو مرة غضب فسب أو مرتين غضب فسب فيصبح والله ليس بالمؤلاء إنما أن تكون صفة هذا الإنسان هي السب واللعن والشتم إلى غير ذلك فنسأل الله العافية والسلامة وهذا كله بارك الله فيكم دليل على أن المؤمن يبتعد عن سفاسف الأخلاق ويبتعد عن مساوئ الأخلاق وإنما يكون من الذين يحسنون القول والعمل بارك الله فيكم ابن مسعود رضوان الله عليه ابن مسعود رضوان الله عليه اتصلت رفعه was bedeutet رفعه das wird erhob diese Überlieferung zum Propheten auf es gibt in der Hadithlehre etwas was ein Sahabi sagt und wenn er das sagt da sagt man له حكم الرفع das bedeutet dass der Sahabi könnte nicht von sich selber das sagen der hat bestimmt das vom Propheten gehört oder der Sahabi يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم das heißt, er sagt das und er sagt der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte Ibn Mas'ud رضوان الله عليه hat das aufgehoben zum Propheten er sagte ليس المؤمن der Mu'min ist nicht derjenige بالطعان الطعان ist derjenige der immer schimpft ولا اللعان اللعن das kommt von اللعن derjenige der verdammt und verflucht ولا الفاحش haben wir gesagt das abscheuliche ولا البذيء derjenige, der schlechte Wörter sagt. Das ist ein Mu'min, und diese Überlieferung ist bei Tirmidhi. Ein Mu'min ist nicht derjenige, der schimpft, viel schimpft. Der ist nicht derjenige, der viel verflucht. Und er ist nicht derjenige, der das Abscheuliche macht. Und er ist nicht derjenige, der sagt oder macht. Und er ist nicht derjenige, der schlechte Wörter sagt. Allgemein ist der Mu'min derjenige, der Gutes sagt, der zeigt Geduld und der versucht das Gute oder nach dem Guten zu handeln. Und übrigens, hier muss man aufpassen. Nicht weil, was bedeutet, er ist nicht der Mu'min, der das macht. Das wird zum vollkommenen Iman eines Moslems gehört, dass er solche Eigenschaften unterlässt und verlässt. Solche Eigenschaften sollten nicht bei einem Mu'min sein. Als Eigenschaften, nicht als einmal. Wenn ein Moslem den anderen einmal beschimpft, sollte man nicht ihm sagen, ja, du, das ist nicht die Eigenschaft von einem Mu'min und so weiter. Wenn wir müssen unterscheiden zwischen einmal oder zweimal handeln und zwischen einer Eigenschaft, die stets bei einer Person ist. Das bedeutet, man könnte diese Person dadurch erkennen. Wie kann man das wissen, indem man sagt, ach, die Person, die immer schimpft, die Person, die immer die anderen verflucht, die, ja, der sagt mal, oh Bürger, Allah uns bewahren, mit diesem Mann möchte ich nichts zu tun haben, Achi. Du kannst mit ihm nicht reden. Weil wenn du mit ihm zwei Worte redest, dann wird er dich beschimpfen. Oder der wird mit dir das und das tun. Nein, nein, nein, ich will nicht. Das ist damit gemeint. Möge Allah uns bewahren. Wa'an Aisha, übrigens, bevor wir weitermachen, es gibt bestimmte Eigenschaften oder bestimmte Handlungen, die Allah subhanahu wa ta'ala verflucht hat im Koran. Oder bestimmte Leute oder Geschöpfe, die verflucht sind. Da kann man sie verfluchen, kein Problem. Aber das sollte man nicht übertreiben. Nicht übertreiben. Immer gemäßigt sein in diesem Zusammenhang. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا أخرجه البخاري سب الأموات عام للكافر وغير الكافر والعلة في عدم سب الأموات أنهم قدموا من الأعمال فصار أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى وهذا الحديث مر معنا في كتاب الجنائز في كتاب الجنائز أي أخوة المؤمن يبتعد عن سب الأموات يبتعد عن سب الأموات طب ماذا لو سب السب أصلا المؤمن لا يسب يعني أصلا من عادة المؤمن أنه يبتعد عن السب والشتم ولكن قد يسب غضبا كما مر معنا الحديث المتسابان فعل الأول يعني الأول الذي يبدأ بالسب والثاني يرجع له فالإثم هو على الأول وليس على الثاني لك يا أخو بارك الله فيكم جزاكم الله خير الإنسان يبتعد عن سب الموتى حتى ولو كانوا من الكفار مع أنه ثبت الكلام عن بعض الكافرين والكلام فيهم إلى غير ذلك ولكن الإنسان يبتعد عن السب والشتم لأنهم أفضوا إلى ما قدموا فإذا كانوا من أهل الصلاح فهم من أهل الصلاح فإن كانوا من أهل أقصد الأموات عموما لا وإذا كانوا من أهل الطلاح فهم من أهل الطلاح وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى فلا يسب الأموات والله تعالى أعلى وأعلم بارك الله فيكم عائشة رضي الله عليه زاكتي دي قزنت الله صلى الله عليه وسلم زاكتي بشمف نيكي فاشتوبنن فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا weil sie mit ihren Taten zu Rechenschaft gezogen werden. Das ist der Sinn hier. قد أفضوا إلى ما قدموا أفضوا das heißt, sie haben bestimmte Taten oder Handlungen gebracht und diese Taten, nachdem sie gestorben sind, sie sind verantwortlich für ihre Taten. Diese Überlieferung ist bei Bukhari. Das heißt, Man sollte die Verstorbenen nicht beschimpfen. Man sollte die Verstorbenen nicht beschimpfen. Der Grund dafür ist, diese Leute sind gestorben und sie werden zur Rechenschaft gezogen. Wenn sie Gutes gemacht haben, dann werden sie gut bekommen. Wenn sie Schlechtes gemacht haben, dann werden sie bestraft. Und wenn Allah will, natürlich. Und deshalb, man sollte sie nicht beschimpfen. Gilt das auch für einen Kafir? Auch gilt für einen Kafir. Das gilt für einen Muslim und für einen Kafir. Man sollte die Verstorbenen nicht beschimpfen. Was ist mit bestimmten Leuten, die verflucht waren oder die schlecht gemacht haben? Darf man zum Beispiel sagen, Abu Jahl, la'natullahi alayhi, oder Abu Lahab oder sowas? Kein Problem. Aber lieber nicht. Das wird lieber, dass man sagt, ja, sie sind gestorben, uns egal. Wenn sie von in der Hölle gehen, dann in die Hölle gehen, dann gehen sie in die Hölle. Und wenn sie gute Muslime waren, dann sind sie gute Muslime. Und das weiß Allah subhanahu wa ta'ala, was mit ihnen passieren wird. Und man sollte nicht, barakallahu fikum, diese Verstorbenen beschimpfen, weil man nicht weiß. Vielleicht, wenn du diese Leute beschimpfst und die haben das nicht gemacht oder die verdienen das nicht, dann hast du so eine Sünde begangen, weil du Unrecht getan hast. Bei Kuffar natürlich ist es anders. Natürlich ist es anders. Aber trotzdem, man sollte das meiden. Es ist besser für einen Muslim. Wallahu ta'ala ala wa'alim. وعن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. يا أخوة القتات، طبعا الحديث رواه البخاري ومسلم. القتات هو النمام، وقال بعض أهل العلم أن بين القتات والنمام فرقا، فالنمام الذي يحضر القضية فيبلغها، والقتات انتبه من حيث لا يعلم به ثم ينقل ما سمع، يعني هو أصلا ما كان موجود في القضية فسمع وصار ينقل الكلام، فهذا القتات. أما النمام الذي كان موجود، وحقيقة النميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض للإفساد بين الناس، للإفساد بين الناس. وبارك الله فيكم، النميمة جاء فيها أحاديث كثيرة، وكذلك في القرآن ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم ويل لكل همزة لمزة. فهذا بارك الله فيكم، هذه آيات فيها نهي عن النميمة، والقتات هو النمام. ولذلك يجب يا أخوة أن ينتبه الإنسان لهذه المسألة. أتى رجل إلى الحسن فقال له، الحسن بن علي رضوان الله عليهما، قال له فلان يقول فيك كذا وكذا، فقال أغرب عن وجهي، اطلع لبرا، طرده. فقال له لماذا أنا أحبه وأتيت أقول لك؟ فقال له سترجع إلى الآخر وستقول له الذي ستسمعه مني، فأنا لا أريد أن أسمع، روح. وأتى رجل إلى عمر بن عبد العزيز فقال له فلان يقول قول قول قول، قال شوف، إما أننا نعاملك يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني أنت تكذب على الناس، وإما أن نعاملك بأنك تغتاب الناس، فأي وحدة تريد؟ وأما نعفو عنك. فقال الثالث العفو أحسن لي. ذاك يا أخو بارك الله فيكم، النميمة تدمر المجتمع، وخاصة إذا كانت مع كذب. واليوم طبعا النميمة في مجتمعات، خاصة في مجتمعات المسلمين وللأسف، أصبحت شيء عادي جدا، أصبحت شيء عادي جدا. فلان قال فيك، فلان قال فيك، فلما تتثبت تجد الكلام كله كذب، أن الكلام كل الكلام كذب. فنسأل الله العافية والسلامة. لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام. يا أخوة هذا فيه تحذير عظيم، لما أي أنه لا يدخل الجنة، فنسأل الله العافية والسلامة. حذيفة رضوان الله عليه زاكته، der Gesandte صلى الله عليه وسلم زاكته، la yedhulu al-jannata qattat. Ein derjenige, der üble Nachrede verbreitet, kommt nicht ins Paradies. Derjenige, der üble Nachrede verbreitet, kommt nicht ins Paradies. Das Hadith ist bei Al-Bukhari und Muslim. Natürlich, die Überlieferung hier, das kommt mit einem Wort, das heißt Qattat. Und üble Nachrede verbreiten, das heißt Namima. Und derjenige, der das macht, das heißt Namam. Aber hier, das geht um Al-Qattat. Manche Gelehrten sagen, das ist das Gleiche, die gleiche Bedeutung. Andere sagen, nein. Das ist nicht die gleiche Bedeutung. Al-Namam ist derjenige, der dabei war, als jemand was gesagt hat und er hat das gehört. Al-Qattat, der war nicht dabei und er hat das nicht richtig gehört und trotzdem, der verbreitet üble Nachrede. Was ist Namima überhaupt? Namima ist, dass man ein Wort von einem hört und er sagt das dem anderen, damit er Probleme unter den Leuten stiftet. Einer sagt über den anderen, ach, der ist schlecht und der ist nicht gut und der hat das, der geht sofort zu ihm und sagt, weißt du, was Person so und so gesagt hat? Der hat gesagt, du bist nicht gut und du bist schlecht und du bist das. Der andere sagt, er ist nicht gut, er ist nicht schlecht, der geht zu dem anderen, der hat gesagt und so. Und dann haben sie immer Probleme unter den Leuten. Und diese Eigenschaft ist sehr schlimm, weil die Gesellschaft dadurch leiden wird. Die Leute werden gegeneinander und die Leute werden übereinander schlecht reden. Einer kam zu Al-Hassan ibn Ali, radiallahu alayhi wa sallam. Al-Hassan ibn Ali, einer kam zu ihm, der hat ihm gesagt, jemand hat von dir das und das und das erzählt. Al-Hassan sagte ihm, geh raus, verschwinde. Dann sagt, ich komme zu dir, weil ich dich liebe. Und ich sage dir, was die Leute erzählen. Und du sagst, verschwinde. Der hat ihm gesagt, schau mal, du hast mir das jetzt gesagt und wenn ich dir was sage, dann wirst du mein Wort nehmen und du gehst zu ihnen und sagst ihnen, der hat das und das und das gesagt. Deshalb verschwinde. Umar al-Aziz kam zu ihm einmal. Der hat ihm gesagt, diese Person hat das und das gesagt. Der hat ihm gesagt, schau mal, entweder bist du unter der Ayah, oh ihr, die ihr glaubt, wenn ein Lügner zu euch kommt, dann müsst ihr euch vergewissern, dann bist du ein Lügner. Oder bist du einer, der üble Nachrede verbreitet und Riba macht. Und wir können dich für beides bestrafen. Oder du schweigst und du sagst, ich möchte mich entschuldigen, dann werden wir sozusagen mit dir nicht tun. Der sagt, ich nehme die dritte Wahl. Deshalb, barakallahu fikum, sagt Allah, das Beste ist, dass man nicht hört, was die Leute erzählen. Außer in bestimmten Fällen, natürlich muss man wissen, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt eine Position hat, sozusagen eine Führungsposition hat, dann kein Problem. Aber allgemein, am besten ist, dass du, wenn jemand sagt, wer hat von dir das und das erzählt, sag ihm, bitte, ich möchte nicht hören. Das ist das Beste. Dann hast du wirklich sauberes Herzen und dann hast du auch, dann hast du keine Probleme. Aber wenn du von jedem hörst, jeder kommt, ja komm, weißt du, was dieser mal gemacht hat, tak, tak, tak, tak, tak, tak, dann bekommst du in deinem Herzen etwas. Und mit der Zeit wird es schwerer und schwerer und vielleicht entwickelst du Hass gegen diese Leute. Deshalb aufpassen, sagt Allah khairan barakallahu fikum. وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه أخرجه الطبراني ولو شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا بارك الله فيكم طبعا تكلمنا عن الغضب أكثر من مرة وقلنا أن الغضب من الشيطان وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي قال أوصني يا رسول الله قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب فرد لها مرارا صلى الله عليه وسلم فالإنسان يبتعد عن الغضب فالذي يمنع غضبه ويكف غضبه أن يصبر ويجاهد نفسه فهذا وهو أمر شاق فهذا له جزاء عند الله سبحانه وتعالى يجازيه على هذا الأمر والله تعالى أعلم بارك الله فيكم أنس رضي الله عليه اتسيلته der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer sein Zorn zügelt, wird von der Strafe Allah subhanahu wa ta'ala befreit oder Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn nicht bestrafen. Das ist bei At-Tabarani und es gibt natürlich noch eine Version von Ibn Umar bei Ibn Abi Dunya. Wir haben verschiedene Hadithe schon erwähnt über Zorn und über zornig werden. Barakallahu fikum, der ein Sahabi kam zum Propheten, der sagte ihm, O Gesandter Allahs, gib mir eine Empfehlung. Der Prophet sallam, sagte ihm, sei nicht zornig, reg dich nicht auf, sei nicht zornig und so weiter. Und der Prophet sallam, hat das wiederholt. Deshalb, wenn man genervt ist, wenn man sich aufregt, wenn man zornig ist, dann muss man gegen sich selber hier bemühen, damit man sich selber kontrolliert, damit man diesen Zorn sozusagen beschränkt oder kontrolliert oder zügelt. Und das ist an sich selbst eine gute Tat, dass du Geduld zeigst. Und du wirst dafür belohnt. Und das ist der Sinn in diesem Zusammenhang. Allah Ta'ala ala wa ala. Hadith 1408 عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملك الحديث ضعيف وهو عند الترمذي والحديث ضعيف ما نتكلم عليه بارك الله فيكم حديث 1408 أبو بكر hätte erzählt vom Propheten صلى الله عليه وسلم dass gesagt hätte einer, der trickst, kommt nicht ins Paradies. Einer, der geizig ist, kommt nicht ins Paradies. Und einer, der Sklaven hat und der behandelt sie nicht gut, kommt nicht ins Paradies. Aber diese Überlieferung ist nicht authentisch. Diese Überlieferung ist schwach. Und schwache Überlieferungen nehmen wir nicht als Beweise, das aber das Lafikum wollen wir auch nicht so behandeln. Allah Ta'ala ala wa alam. Wa'an ibn Abbas qala Rasulullah s.a.w. Man tasamma'a haditha qawmin wahum lahu karihun subba fi uzunayhi al-anukub yawma al-qiyamah. يعني الرصاص أخرجه البخاري مو الرصاص الذي أخرجه البخاري إنما الحديث يا أخو من استمع أو تسمع أي هذا الإنسان يريد أن يسمع وهم يتكلم ما يريدون يعني هم يتكلمون في بينهم وهو يتسمع عليهم فالحديث دليل على تحريم استماع حديث قوم هم لا يريدون أن يسمعهم أحد ويعرف بالقرائن أو التصريح فلذلك ينتبه الإنسان بارك الله فيكم لهذه المسألة تجد إنسان أناس يتكلمون وتركهم ولا تحاول أن تتسمع لحديثهم لأنهم إذا كانوا يكرهون أن تسمع لحديثهم فأنت سيصب في أذنيك يوم القيامة رصاص فنسأل الله العافية والسلام أما إذا كان مثلا اثنان يتكلمان ويرضيان بأن تسمع فلا بأس أما إذا هم لا يريدون فأنت ما تسمع يا أخوة ابن عباس انتبهوا نحن نتكلم عن الترهيب من مساوئ الأخلاق فهذا من مساوئ الأخلاق فأنا والله يريد فقط يعرف ماذا يقول الآخرون هات ليش شغلك هم يتكلموا بقضية اتركوا هذا من موضوعك Ibn Abbas, rahmatullahi alayhi, erzählte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer das Gespräch von Leuten zuhört und sie wollen das nicht, sie mögen das nicht, dass man zuhört, wird in seinen Ohren Blei am letzten Tag gegossen. Das Hadith ist bei Al-Bukhari. Und Blei gießen in den Ohren, das ist nicht leichte Sache. Das heißt, das ist mit einer Strafe verbunden. Was bedeutet die Überlieferung, barakallahu fikum? Die Überlieferung bedeutet, zwei Leute zum Beispiel reden und die wollen nicht, dass du zuhörst. Sie mögen das nicht. Sie wollen miteinander, oder fünf Leute, sie wollen miteinander reden, sie wollen nicht, dass du zuhörst. Und dann machst du, du willst zuhören und du hörst ein Wort und fünf nicht und dann baust du darauf und du machst eine Story daraus und eine Geschichte entwickelst du, ja, der hat, ich habe ihn gesehen, der hat das gesagt, ah, vielleicht planen sie was und so weiter. Die Strafe dafür ist, das wird Blei in den Ohren gegossen am letzten Tag, wal-iyadu billah. Was ist der Sinn? Das bedeutet, ist es verboten? Ist es verboten, wenn Leute miteinander reden und die mögen nicht, dass man zuhört, dass man unbedingt zuhören will, was sie sagen. Das geht auch in Richtung, dass man spioniert und dass man die anderen beobachtet. Dass man sozusagen nur zuhören, was sagt er? Was sagt er? Und das kommt von Shaitan. Zum guten Islam eines Moslems gehört, dass er das unterlässt, was ihn nicht angeht. Das geht dich nicht an, was die Leute sagen. Und solange sie nicht wollen, dass du zuhörst, was sie sagen, dann sollst du das nicht machen. Und wir reden nochmal. Dieser Kapitel hier, was wir die ganze Zeit behandeln, ist Warnung vor schlechten Eigenschaften und vor schlechten Charaktereigenschaften und Benehmen und Verhalten. Das heißt, siehst du Leute, die reden? Du kannst sagen, darf ich dabei sein? Wenn sie sagen, okay, okay. Aber auf der anderen Seite auch aufpassen jetzt. Eine Sache, die wichtig ist. Ihr seid drei Leute, wir sind drei jetzt. Und zum Beispiel, sie fangen an zu reden und ich bin dabei. Das geht nicht. Das auch geht nicht. Die sollten um Erlaubnis bitten. Weil wenn sie, der Shaitan könnte zu mir kommen und einflüstern, die reden über dich schlecht. Oder die reden die ganze Zeit von dir. Deshalb sollte man aufpassen. Aber angenommen, du kommst rein, du siehst zwei Leute, die reden. Leider, islamisch gesehen ist anders, als was die Leute heute machen. Ich meine, der sieht dich, du redest mit einem anderen, der kommt sofort. Ja, sag, komm hier. Und so weiter. Subhanallah. Du redest mit dem, wenn du auch mit ihm nicht redest, dann ist er beleidigt. Deshalb musst du hier abwägen, wie du das machen kannst. Und subhanallah, das ist eine schlechte Eigenschaft, dass man sozusagen zwischen den Leuten sofort reingeht und dass man redet, ohne dass man um Erlaubnis bittet. Vielleicht redest du mit einer anderen Person etwas Geheimnis. Du willst nicht, dass die anderen davon erfahren. Vielleicht gibt es etwas Wichtiges. Deshalb aufpassen, barakallahu fikum. وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. والله الحديث جميل ولكنه للأسف ضعيف. ولكن المعنى معنى الحديث أن اشتغل بهمك قبل أن تشتغل بهم بالآخرين هذا معناه في القرآن وفي السنة. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم عليك نفسك. يا أيها الذين قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فلذلك رحم الله امرأ شغله همه عن عيوب الناس. هنا طوبى لمن شغله. الحديث ضعيف وهو عند البزار. هنا قال بإسناد حسن ولكن هو في ضعيف الجامع. والله تعالى أعلم وأعلم. بارك الله فيكم. أنس رضي الله عليه بليفة دست جزانت الله صلى الله عليه وسلم زاك دست جزانت الله صلى الله عليه وسلم زاكت طوبى Buba, das ist ein Baum im Paradies. Ein Baum im Paradies. Für denjenigen, der seine Fehler sich beschäftigen, oder der beschäftigt sich mit seinen Fehlern, dass er nicht mit den dass er mit den Fehlern von den anderen sich nicht beschäftigt. Das bedeutet, es gibt Leute, die suchen die Fehler bei den anderen und die vergessen ihre eigenen Fehler. Diese Überlieferung ist bei Al-Bazzar, aber das ist leider schwach. Schwach. Aber der Sinn dieser Überlieferung ist mit Sicherheit gut. Die Überlieferung an sich selbst ist schwach. Aber der Sinn, das bedeutet, kümmere dich um dich selber, bevor du dich kümmerst über die Fehler von den anderen. Und das ist ein großes Problem und eine große Krankheit, eine schwere Krankheit heutzutage. Wir sehen bei vielen Muslimen, dass sie immer nach den Fehlern von den anderen suchen und nach den, sozusagen nach den Sünden von den anderen suchen, der macht und der hat das große Amal wert und die vergessen sich selber. Es gibt eine sehr schöne Überlieferung, die sozusagen in dieser Richtung ist. Der Prophet ﷺ sagte, derjenige, der sieht das Kleine, den kleinen Schmutz in den Augen von seinem Bruder, aber der sieht den Baumstamm nicht in seinem Auge. Das wird einer, der macht so schlimm und der sieht das Schlechte bei sich selber nicht, aber der sieht das Kleine bei seinem Bruder. Und das ist Katastrophe, möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Und derjenige, der so ist, der wird immer schlimmer und schlechter machen und er wird keine Reue zeigen. Wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان أخرجه الحاكم ورجاله ثقات. يا أخوة الحديث فيه المبالغة، الإنسان يبالغ تعظيما لنفسه، وفيه الكبر والعجب والعياذ بالله، يعني الذي يعتقد في نفسه أنه عظيم وأنه كبير، هذا من تعاظم في نفسه واختال في مشيته، يعني لما يمشي من العجب يختال في المشي، يعني يتكبر في المشي. لقي الله وهو عليه غضبان، الله غضب عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حديث ابن مسعود رضوان الله عليه، حديث خرجه مسلم والحاكم والترمذي، قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني ثم يقبل الحق ويظلم الآخرين، يزدريهم ويتكبر عليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن ينتبه الإنسان أن ما يكون من هؤلاء، صلى الله العافية والسلام. ابن عمر رضوان الله عليه زاكته، der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte, wer man ta'adhuma fi nafseh, auf Deutsch, das ist ein bisschen schwer, weil diese Form von der Sprache gibt es nur in der arabischen Sprache. Auf jeden Fall, aber das heißt, wer sozusagen sich überschätzt, wer sich selber überschätzt, wer arrogant ist, wer hochmutig oder Hochmut hat, wer arrogant ist, und wenn er läuft oder wenn er geht, dann zeigt er seine Arroganz, seine Überheblichkeit. Diese Person wird Allah treffen und Allah ist mit ihm zornig, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, er erweckt, diese Person erweckt Zorn, den Zorn von Allah subhanahu wa ta'ala. Das Hadith über Al-Hakim und die Überlieferungsleute, die sind vertrauenswürdig. Natürlich, barakallahu fikum, das geht darum, dass man überheblich ist, dass man überheblich ist, arrogant ist. Und da zeigt man das, wenn man läuft. Es gibt manche, wenn er läuft, er guckt dich so komisch an und ich meine, du bist für ihn gar nicht. Und der denkt von sich selber, oder denkt, mit sich selber denkt er das, der Größte. Der denkt, der weiß alles, der kann und der ist groß und so. Und übrigens, das ist von Shaitan. Das ist von Shaitan. Und wenn du diese Person prüfen würdest, dann wirst du sehen, der ist nur Ballon, Luftballon auch nicht. Ich meine, es gibt Ballon, der ein bisschen vielleicht, aber das ist Luftballon, gar nicht. Aber der denkt, ja, das. Genau, das passiert genau hier. Leider, ich rede wirklich, unsere Unterrichte, die müssen auch mit unserem Gegenwart zu tun haben. Das wird nicht nur die Hadithe, sondern wir müssen auch Beispiele aus unserer Zeit leben. Das passiert genau so wie eine Person, der in seiner Heimat nichts ist. Nichts. Unter Niveau. Wenn er nach Deutschland kommt und dann hat er eine Bankkarte und er zieht sich diese Brille, diese schwarze Brille, die tut so. Und er fährt BMW und dann sagt, wenn er die Leute guckt, sagt er, was ist das und so weiter. Genau, das geht darum. Das geht darum. Ey Allah. Da hat sie mal aufgeregt. Hä? Da hat sie aber jemand aufgeregt, glaube ich. Bitte? Da hat sie mal aufgeregt, glaube ich. Nee, allgemein. Sie haben das so beschrieben, als wenn sie es erlebt hätten. Oder? Ja. Nein, das geht nicht. Nein, das geht nicht. Ich meine allgemein jetzt, wir sind in Deutschland oder Mercedes oder Polo, ist mir egal. Das geht nicht. Hauptsache Baujahr 2010. Nein. Ich meine nicht Person, eine Person oder so. Ich meine allgemein. Ich meine Subhanallah. Das ist, was wir erleben. Ich meine, es gab eine Person, der von zu Hause gekommen ist. Und ich kannte diese Person bei uns. Ich kannte diese Person, der war von diesen Leuten, die immer an der Ecke gesessen haben, die haben geraucht und die haben nur Mädchen anmachen wollen. Der kam nach Deutschland. Das erste, was er geschrieben hat an seine Familie, der hat von einem Laden, der hat ein Fernsehgerät geklaut. Und später, da kam diese Person nach Hause, der hat Geld natürlich und so weiter. Und wenn du ihn siehst, wie er läuft und wie er mit den Leuten spricht und wie er mit den Subhanallah, ich meine, du denkst, also ist diese Person, den du kennst? Und das ist genau, barakallahu fikum, so eine Art, in dieser Richtung. Al-Imam Muslim und Al-Hakim al-Tirmidhi haben überliefert von Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Er sagte, der Prophet sallam, sagte, derjenige, der der Hochmut oder Überheblichkeit oder Arroganz in seinem Herzen hat, so viel wie ein Gewicht von einem Atom, kommt nicht ins Paradies. Ein Mann sagte, o Prophet, die Person mag, dass er schöne Bekleidung hat und dass die Person schöne Schuhe hat, bequeme Schuhe hat. Gehört das dazu? Der Prophet sagte, Allah ist schön und liebt die Schönheit. Aber Überheblichkeit heißt, dass man die Wahrheit nicht akzeptiert und die Leute erniedrigt. Die Wahrheit nicht akzeptieren und Erniedrigung der Leute. Und das ist genau, das passiert bei Leuten, die hohl sind, die nichts haben. Und subhanallah, wirklich, ich meine, wenn man die, leider, wir reden von arabischen Welt vielleicht, Wenn man von der arabischen Welt allgemein jetzt spricht und von der zum Beispiel europäischen Welt spricht. Du siehst hier einen Professor an der Uni, der kommt mit Turnschuhe und der kommt mit Jeanshose und ganz normal. Und wenn die Leute mit ihm reden, ja, Professor, Respekt, okay. Aber schau mal bei uns, wenn einer kommt mit seinem dicken Wagen und mit seinem Anzug, der verlangt von dir, dass du ihm bestimmte Wörter sagst und so wie er, subhanallah, warum? Du bist doch ein Mensch, wie alle anderen Menschen. Okay, du verdienst Respekt, weil du Wissen hast oder weil du eine Position hast, das ist, unsere Religion sagt uns, dass wir die anderen respektieren. Aber dass man überheblich wird durch bestimmte Aktionen. Aber aufpassen bitte, wir dürfen auch nicht jeden sofort mit Überheblichkeit vorwürfen, wenn er eine Aktion macht oder wenn er so bestimmte Sachen tut. Aufpassen. Aber allgemein, barakallahu fikum, jazakumullah khairan, ein Muslim sollte bescheiden sein, und sollte wissen, egal wie er wird und was er erreicht und wie viel er verdient, und was er von Position erreicht, am Ende bleibt er ein Mensch. Und am Ende, er und der sozusagen, wie wir sagen, wir haben Skala 100 und 1. Derjenige, der 100 ist und derjenige, der 1 ist, die sind am Ende Diener Allahs. Und am Ende haben wir in der Religion etwas, der angesehenste von Allah oder bei Allah subhanahu wa ta'ala, ist der Gottesfürchtigste. Und jeder verdient Respekt, das ist mit Sicherheit, weil das unsere Religion ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Aber Überheblichkeit und Arroganz ist sehr schlimm. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان الحديث أخرجه الترمذي وفيه ضعف والله تعالى أعلم وأعلم. بارك الله فيكم سهل بن سعد erzählte, der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte, Übereile oder Voreile ist von Shaitan. Das bei Tirmidhi, aber diese Überlieferung ist schwach. Natürlich, der Muslim sollte langsam sein, aber manchmal braucht er, dass er sich beeilt. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم سوء الخلق الحديث كذلك ضعيف أو فيه ضعف. طبعا نحن ما عندنا في شؤم, وإذا كان الشؤم في شيء فهو في المرأة والفرس والبيت أو العبد. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. Aisha radhiyallahu anha erzählte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte oder hätte gesagt, das schlechte Omen ist das schlechte Benehmen. Das Hadith bei Imam Ahmed, aber das ist auch da'if, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wir haben in unserer Religion, wir glauben nicht an das schlechte Omen. Schlechte Omen, was bedeutet das? Es gibt manche Leute, die sieht eine schwarze Katze, die sagt, ah, heute ist schlecht. Oder zum Beispiel, ihr merkt das, wenn zwei Leute hier in Deutschland, vier Leute sich begrüßen und die machen Kreuz, sagen, nein, mach das nicht, das ist schlecht. Dies ist Schlechte und das schlechte Omen. Oder manche sagen, am Mittwoch darfst du keine Wäsche waschen und am Dienstag darfst du dich nicht duschen. Und wir gucken in Richtung, manche sagen, am Freitag darfst du nicht warmen Wasser im Bad gießen. Die brauchen es, warum? Sagen, das bringt Schlechtes. Das ist das schlechte Omen in diesem Sinne. Wir haben sowas in der Religion nicht. Wir vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala und fertig. Aber hier wird damit gemeint, das schlechte Benehmen ist das schlechte Omen eigentlich. Das wird, wenn man ein schlechtes Benehmen hat, das ist ein Zeichen, dass diese Leute schlecht ist. Aber die Überlieferung ist nicht authentisch. Das letzte für heute. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة أخرجه مسلم. طبعا اللعن تقدم الكلام فيه، ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان. فالحديث إخبار بأن كثيري اللعن ليس لهم عند الله قبول شفاعة يوم القيامة، أي لا يشفعون حين يشفع المؤمنون في إخوانه، ولا شهداء أي لا يكونون شهداء على الناس لا في الدنيا ولا يوم القيامة، لأن كثرة اللعن من أدلة التساهل في أمور الدين. وقال بعض العلم ليس لا شهداء يعني لا يكونون شهداء أي لا يرزقون الشهادة، ويوم القيامة متعلق بالشفاعة. فالقصد أو المعنى أن الذي يكثر من اللعن فهذا لا يلتزم بأمور الدين، والذي لا يلتزم بأمور الدين فما يكون شفيع ولا يكون شهيد على الناس في الدنيا ويوم القيامة. فنسأل الله العافية والسلامة. بارك الله فيكم. أبو الدرداء رضوان الله عليه أتسيلته لبقوفية محمد صلى الله عليه وسلم زاكته ديينيجن دي في دي يبتخايبا ففلوخا وده يبتخيبا ففلوخا دي زلوته werden keine Zeugen und keine Fürsprecher am letzten Tag sein. Das Hadith ist bei Muslim. Was bedeutet das? Das bedeutet, derjenige, der viel verdammt und der viel verflucht und der weiß, dass in unserer Religion sowas nicht gut ist. Und in unserer Religion, man sollte, der Mu'min ist nicht derjenige, der übertreibt beim Verfluchen und Verdammen. Und weil diese Person sich an die Regeln des Islam nicht hält, dann sollte man aufpassen bezüglich seiner Zeugenaussage und auch sein Zeugnis am letzten Tag und natürlich auch seine Fürsprache, weil wenn die Gläubigen am letzten Tag fürsprechen, dann wird er das nicht bekommen. Warum? Weil er sich an die Regeln der Religion nicht gehalten hat. So, man sollte aufpassen, barakallahu fikum. Wie ich schon gesagt habe, immer, man sollte seine Zunge wirklich kontrollieren, was man sagt. Man sollte seine Handlungen kontrollieren und man sollte seine Absichten, barakallahu fikum, jazakallahu khairan, kontrollieren. Nicht, dass man, wal'iyadu billah, nicht, dass man übertreibt in bestimmten Themen und dann macht man etwas, was sich selber kaputt macht und am letzten Tag wieder zur Rechenschaft gezogen. Es sind solche Eigenschaften, die hier vorgekommen sind. Beschimpfen, verdammen, verfluchen, lügen, schlecht sein, solche Eigenschaften, schnell aufregen, zornig sein und so weiter, sollte man meiden. Und man sollte versuchen, diese Eigenschaften sozusagen zu behandeln und nicht immer das sein. Wallahu ta'ala ala wa alam. صلى الله عليه وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عليكم السلام. بدي شو كم زي هنا كم زي عم بسنام خليقة بدش. Sie kommen, weil Sie den Islam annehmen möchten. Ja. Verstehen Sie mich? Sie können ruhig sitzen. Wenn Sie auf dem Boden nicht sitzen können, dann holen wir einen Stuhl. Ja, sitzen Sie ruhig, ruhig. Woher kommen Sie, wenn ich fragen darf? Ich komme von Italien. Italiano. Italiano. Ah, come sta? Ich lebe in Deutschland. Bene. Bene. Okay. Und Sie wollen den Islam annehmen? Ja. Sind Sie sicher? Ja. Unsere Religion hat Grundlage. Und zwar, dass wir an Allah subhanahu wa ta'ala glauben. Allah ist der einzige Gott, der einzige Schöpfer, der uns alles gegeben hat. Der sieht alles, er weiß alles, er hört alles. Und das wissen die Christen und die Muslime und die Juden und auch die anderen, dass man an einen einzigen Gott glaubt. Aber unsere Religion fördert, dass wir diesen Gott, Allah, den einzigen Gott, Allah, allein und einzig anbeten. Das bedeutet, wenn wir Bittgebet machen, dann sagen wir, oh Allah, wir brauchen keinen Vermittler. Und wenn wir beten, dann beten wir zu ihm. Und wenn wir fasten, dann für ihn. Und wir machen alles für ihn. Er hat uns erschaffen, alles gegeben und er prüft uns, indem wir ihn anbeten oder nicht. Und dafür hat er uns Propheten gesandt. Wir glauben an Jesus, wir glauben an Moses, wir glauben an alle Propheten. Und diese Propheten sind Menschen. Das bedeutet, für uns ist Jesus kein Gott und kein Sohn Gottes. Er ist ein Prophet, genau. Und der letzte Prophet davon ist der Prophet Mohammed. Der Prophet Mohammed kam zu uns, er hat uns gezeigt, wie wir Allah anbeten, und er hat uns den Weg gezeigt. Wenn wir diesem Weg folgen und wir beten Allah, wie der Prophet uns gezeigt hat, dann haben wir schönes Leben, dann haben wir schönes Leben und dann werden wir am letzten Tag, wenn Allah will, ins Paradies kommen. Wenn wir aber diesem Weg nicht folgen und wenn wir den Islam nicht praktizieren, dann könnte es heißen, dass wir am letzten Tag auch in die Hölle kommen, nicht in den Himmel, was man heute sagt. Das heißt, unsere Religion mit wenigen Wörtern. Allah ist der einzige Gott, wir beten Allah allein einzig an, wir folgen dabei dem Propheten Mohammed und wir versuchen, den Islam zu lernen und zu praktizieren, damit wir ins Paradies kommen. Ein Muslim betet, ein Muslim fastet, wenn es zur Fastenzeit kommt, ein Muslim pilgert einmal im Leben, ein Muslim gibt Almosen und gibt die Pflichtabgabe, ein Muslim glaubt an Allah, an seinen Gesandten, an seine Gesandten, Propheten, an die Engel, an die Bücher, das wird, wir glauben an die Bücher, aber das letzte Buch ist der Koran und das ist das aktuelle unter allen Büchern. Und der Muslim glaubt an den letzten Tag und glaubt an die Bestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Ein Muslim, wenn sie den Islam annehmen möchten, dann sollten sie das für sich selber entscheiden und für sich selber machen. Das bedeutet, ich bitte Sie darum, dass Sie im Herzen für sich selber entscheiden. Sie können auch jetzt sagen, ich möchte nicht. Nein, ich wusste das. Okay. Ich habe diese Kuriosität von Islam, von Allah, ich habe diese Kuriosität von den Namen, wenn ich auf ihn kennengelernt, wenn ich auf ihn gelernt habe. Dann hieß ich wegen mit einer Muslimen Frau. Und ich habe es dann noch mehr wie Islam und was ich sage. Dann ist er gewesen auch viele Sachen vom Koran. Und ist meine Denken am Ende. Okay, das ist Ihre Meinung. Und deshalb frage ich Sie, hat jemand Sie zum Islam gezwungen? Nein. No. Hat jemand Sie was angeboten, wenn Sie den Islam annehmen? 10.000 Euro, 15.000 Euro. Absolut. Weil man das in Afrika macht, wissen Sie. Es gibt Leute in Afrika, die gehen, die geben 10.000 Euro, wenn man seine Religion verlässt. Die machen die Christi, die Katholiken. Oh, die Katholiken. Oh. Hab ich gehört. Ja, genau. Das haben wir gesehen. Nicht nur gehört. Nee, ich habe das gesehen, selber. Live. Auf jeden Fall, wenn Sie den Islam annehmen, dann würden Sie natürlich den Leuten sagen, ich bin Muslim geworden. Das ist mit bestimmten Sachen verbunden. Schauen Sie mal, wir belehren Sie, nicht, dass Sie später eine Enttäuschung bekommen und sagen, keiner hat mir sowas erzählt. Wir erzählen Ihnen, damit Sie das verstehen. Ja. Der Islam heute ist in natürlich schlechten Schlagzeilen geraten. Das bedeutet, viele Leute denken vom Islam schlecht. Die verbinden den Islam. Die verbinden den Islam mit Terror, der Islam mit Gewalt, die verbinden den Islam immer mit anderen Themen, die falsch sind. Es kann sein, dass man ihnen sagt, ja, sie sind vielleicht, was ist los mit ihnen, dass sie Muslim werden, manche wollen Buddhisten werden, oder wollen aber Islam nicht. Deshalb, ich sage ihnen das, damit ihnen klar ist, dass das nicht so leicht für sie auch mit der Familie, mit der Umgebung sein wird, wenn sie sagen, ich bin Muslim. Aber das ist am Ende ihre Entscheidung. Und wenn sie den Islam annehmen möchten, dann bitte ich sie, dass sie treu zu dieser Religion werden, indem sie den Islam richtig praktizieren. Und nicht wie viele Muslime werden, die nur namentlich Muslime sind. Deshalb sind sie bereit, auch den Islam zu praktizieren. Okay. Wenn sie bereit sind, wer den Islam annehmen möchte, muss Glaubensbekenntnis ablegen. Und das Glaubensbekenntnis ist wie folgt. Es gibt keinen, den man mit Wahrheit und Recht anbetet, außer Allah. Und keinen, dem man in dieser Anbetung folgt, außer Muhammad, der Diener Allahs und letzter Gesandter Gottes. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Jesus ist Prophet Gottes, kein Sohn, kein und der wird kommen, Isa a.s. als Muslim. Sind Sie damit einverstanden? Okay. Nochmal frage ich vor den Leuten, damit wir eine klare Entscheidung von Ihnen hören. Hat jemand Sie gezwungen zum Islam? Nein. Etwas angeboten? Nein. Bedroht? Nein, absolut nicht. Okay. Ist das Ihre wirklich Überzeugung? Das ist alles in Anfang von meiner Politik. Okay, genau. Ich habe ja gesprochen auch mit vielen Priestern. Aber meine Denke war immer was anderes. Alhamdulillah, das ist gut. Und was ich habe gefunden, in was sagt die Islam, in was steht in den Koran, den Antwort auch hat meine Frage. Super, das ist schön. Das freut uns, dass Sie für sich selber entscheiden, weil Sie mit Priestern auch gesprochen haben und Sie haben auch viel gelesen und Sie haben die Antworten auf ihre vielen Fragen im Koran gefunden. Und wenn sie den Islam noch lernen... Aber zu Ihnen gesagt, zum Beispiel eine kleine Sache kann sein, die Fleisch von Kleinen. In Europa, wenn eine oder die Daten nicht die Fleisch von Kleinen essen, die lachen. Wann ist er gefragt, deine Priester, warum die Daten nicht die Schweine essen? Er hat nicht gesagt, die Realität. Aber die Realität, Antichrist, ist verboten. Von den Muslimen. Stimmt. Aber das ist auch gefunden alleine. In Internet, in die Bücher, viele Sachen. Aber bei uns war verboten 600 Jahre früher von den Muslimen. Die Muslimen sind gekommen später. Und was ich habe gesehen, die Muslimen, die leben mit Gott. Auf jeden Fall. Gott ist eine Präsenz. Richtig. Gott existiert und Gott hat uns alles gegeben und alles gemacht, subhanahu wa ta'ala. Okay, wenn Sie den Islam annehmen möchten, dann sollten Sie hinter mir bitte das Glaubensbekenntnis sagen. Ich sage das auf Arabisch und dann sagen Sie hinter mir. Okay, und dann sind Sie dadurch ein Muslim geworden. Okay? Tayyib, nochmal, wenn Sie bitte den Islam dann angenommen haben, dann müssen Sie etwas verstehen. Es gibt Verpflichtungen in unserer Religion. Das bedeutet, der Islam ist nicht Chaos, sondern der Islam heißt, wenn man den Islam angenommen hat... Islam ist in Europa, bei uns ist es Chaos. Aber nein, es gibt auch hier gute... Ich meine, das Beste, was einem Christen passieren kann, ist, dass er den Islam annimmt. Ja. Und das ist Ihnen jetzt passiert. Auf jeden Fall. Nochmal, möchten Sie den Islam annehmen? Ja. Okay, dann sagen Sie hinter mir. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Ilaha. Ilaha. Illa. Illa. Allah. Allah. Wa. Wa. Ashhadu anna Muhammadan Muhammadan Rasulu Allah. Du bist Muslim geworden. Herzlich willkommen. Wir sind nicht von diesen Leuten, Allah yedikum. Der Akbir sind wir nicht. Auf jeden Fall. Möge Allah dich segnen. Und du hast jetzt eine große Sache in deinem Leben gemacht. Ab diesem Moment bist du Muslim. Alles, was du früher gemacht hast, ist mit diesem Moment gelöscht, was schlecht war. Und wenn du den Islam richtig praktizierst und wirklich du bist treu zu dieser Religion, dann wird Allah dir alles Gute, was du früher gemacht hast, vor diesem Moment, wird das für dich abrechnen als Gutes. Und deshalb meine Empfehlung ist, versuch den Islam zu lernen. Du hast die Möglichkeit, zu uns in die Moschee zu kommen, zu lernen, weiter. Und versuch deine Religion zu praktizieren. Das ist dir überlassen. Wie heißt du? Roberto. Und jetzt müssen wir Roberto nach Islam-Namen machen. Josef, mashallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala dich segnen und herzlich willkommen bei uns. Wir Muslime, wir sind eine Familie. Aber die sind nicht 5 und 10 und 20, wir sind 1,5 Milliarden. Du bist jetzt. Aber du bist herzlich willkommen bei uns und möge Allah subhanahu wa ta'ala dich segnen. Ihr könnt eurem Bruder gratulieren und dass er den Islam, inshallah, barakallahu fikum, richtig lernt. Ta'ala. Yusuf. Heißt er. Wo steht der Hadith mit diesem Baumstamm? Bei Bukhari. Khair. Die Bruderschwestern im Internet. Die Bruderschwestern im Internet, inshallah, nach ein paar Minuten. Machen wir weiter mit den Fragen. Bleibt ihr? Nein. Wollt ihr bleiben? So bleiben wir. Ja, genau. Mal sehen, die wollen hier bleiben, einige Brüder. Mal sehen, wie wir es machen. Nein, lass es los. Das nicht bewegen, weil wenn wir bewegen, dann geht das ganze Internet weg. Das ist gebrochen. Alaikum salam. Ich habe hier zu Hause Kabel. Nee, das ist 50 Meter Kabel. Ich habe zu Hause 2x25 Meter, gute Qualität. Das ist gut hier, aber wir... Ja, ja, soll ich das bringen? Das ist nicht 50 Meter. Das ist gut. Ich habe zu Hause, ich will das wegschmeißen. Warum schmeißen wir das? Da muss der neue eine so denn so. Alles neu machen. Auf jeden Fall bring das und wir können das machen. Ah, das ist gut. Okay. Ich weiß auch, was so ist. Du hast recht. Was machen? Ja, ich kann mich nicht bewegen hier, weil der Kabel. Das Kabel oder der Kabel? Das Kabel. Das ist immer ein Fehler bei Ausländern. Herzlich willkommen und möge Allah subhanahu wa ta'ala dich segnen. Und herzlich willkommen unser Bruder Yusuf. Josef, das bedeutet Yusuf, der Prophet. Herzlich willkommen. Ich muss sagen, ich bin zufrieden. Du bist zufrieden? Übrigens, als du jetzt dieses Glaubensbekenntnis gesagt hast, dass man dir einen Brief hat. Das ist hier gefälschte Form von. Du bist alles gefallen. Auf jeden Fall, was war dein Gefühl, nachdem du Glaubensbekenntnis gesagt hast? Was im Herzen so? Zufrieden. Ich bin zufrieden von was ich habe gemacht. Zufrieden? Ja, sehr zufrieden. Zufrieden und ruhig. Das ist schön. Das ist sehr schön und wir wünschen dir, dass du den Islam weiter lernst ja. Und richtig praktizierst. Und wir wünschen dir, dass du immer besser auf diesem Weg bleibst. Deine Entscheidung ist eine großartige Entscheidung und viele Leute stellen uns die Frage, warum, wenn man den Islam annimmt, dann werden alle früheren Sünden gelöscht. Warum? Was ist der Sinn? Der Sinn dabei ist, diese Entscheidung, dass man die Wahrheit annimmt, die Religion Allahs annimmt und dass man dem Propheten Muhammad sallam folgt, ist nicht leichte. Und weil Allah subhanahu wa ta'ala immer so belohnt, wie man praktiziert oder wie man gehandelt hat. Handelt man am besten, wird man am besten belohnt. Handelt man gut, dann gut. Und diese Entscheidung ist so wichtig, dass Allah subhanahu wa ta'ala alle früheren Sünden verzeiht und vergibt. Aber wichtig ist bitte, dass du für Zukunft auch dich an die islamischen Regeln hältst. Ja. Das ist am wichtigsten in diesem Zusammenhang. Okay? Das ich habe schon Gedanken. Seit wann machst du dir Gedanken? Anfang nur war ein paar Jahre. Dann in den letzten Monaten war immer mehr mit dem Kopf in die Islam. Und ich habe immer mehr geguckt, was ist die Islam. Warum hier in Europa sind viele Sachen, die sind normal. Einer geboren Christi, oder immer die gleiche. Oder wir gucken die Nacht, wir wollen Islam, Terrorismus, die gleiche Sache gibt es in dieser Assoziation. Dann kommt nicht die Kuriosität und gucken, was ist die Realität. Bei mir ist gekommen das. Und ich habe verstanden, die Islam ist gar nicht so Terrorismus. Islam ist ganz was anderes. Das stimmt. Dann vielleicht gibt es die Leute oder vor Traditionen oder vor Kopf, vor seine Regeln, die machen so eine Sache. Aber die Islam ist nicht das. Die Islam ist eine richtige Straße. Und hat eine Antwort, eine Gesetz. Jede Sache von das stimmt. Ich gesehen, die Muslime, die leben mit Gott jeden Tag. Leider nicht alle. Nicht alle, aber die Religion ist da, sagt das. Ja, und das wollen wir. Wir wollen, dass die Muslime mit ihrer Religion leben. Ja. Das ist gut. Und das sind für die Leben. Super. Ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir alles Gute. Und ich wünsche dir, dass du weiter lernst und weiter praktizierst. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allen ins Paradies bringen. Ja. Amen, kann man sagen. Das ist das Gleiche. Amen ist die Gleiche. Okay. Okay, herzlich willkommen. Dann fick und truch und probier dich. Aber er kam mir die Ersatz. Und bitte und truch, guck mal, ich habe die Essile, dann würde ich mal an die Essile. Wenn ich hier. Badin, hat die Umur fast. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wollt ihr wirklich bleiben? Bei mir, ich gehe nach oben, ich mache weiter. Aber wenn ihr wollt, dann könnt ihr bleiben, damit ihr zuhört. Wenn ihr wollt. Das ist in dieser Zeit so. Früher hat man sich gewünscht, dass man bei solchen Themen bleibt. Aber heute, wir bitten die Leute darum. Chef, ich wollte dich noch fragen, so vorhin so hast du diese Ohrmuschel gesprochen, weil mein Kind aus dem Schauer kommt, meine Frau kommt an und sagt, der wird immer geboren, das wird ein Witter, der will so und so. Und ich habe immer gehört, wenn du über die Sternzeichen redest, dann ist es Schirk oder so. Auf jeden Fall das, was deine Frau meint, wenn sie sagt zum Beispiel, mein Kind oder ich will mein Kind oder sowas, das sind nur Sachen, die man sagt, aber da sollte man daran nicht glauben und man sollte das meiden. Ob das Kind in Mai kommt oder in Juni oder in April, das ist alles das Gleiche. Und das hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber es könnte vielleicht, wenn ein Kind im Winter kommt, das ist kalt und so weiter. Wenn er im Frühling kommt, ist anders. Und wenn er, aber sollte man aufpassen. Sternzeichen haben wir sowieso nicht. Mann. Das ist Quatsch. Natürlich. Wenn er am Werktag kommt auf die Welt, dann wird er 30. Aber der Arbeiter. Wo ist Sonntags? Nee, in anderen Ländern, die machen das so, sein Bauchnabel, wenn sie das zum Beispiel im Krankenhaus wegwerfen, das wird David Arzt. Wenn sie das in der Schule werfen, dann wird er Lehrer. Und so weiter. Ja, wir lachen, aber wir sollten eigentlich weinen, weil diese Unwissenheit, das ist so verbreitet in den muslimischen Ländern. Und es gibt tausende Sachen, wenn man das erzählt. Ich meine, in Indien, es gibt in manchen Gebieten, die Muslime feiern 300 Festtage. Jedes Mal ein Fest. Es gibt in anderen Ländern, die feiern والعياذ بالله dieser Frühlings Nowruz und so. Oh mein Gott, Allah subhanahu wa ta'ala. Alle 15 Aserbaidschan. 6-7 keine Feiertag. Uff. Manche muslimische Völker, die streiten sich um diesen Feiertag. Wenn genau. Kurden, Iraner, Türken, die streiten sich darum. Es gab Muslime in den 60er Jahren, Ende 50er, Anfang 60er Jahren, die haben Freitagsgebet auf Samstag verschoben, weil die Feiertag haben wollten. La haula la quwwata illa billah. Taib khair inshallah. Wie kann man die Prüfung Allahs besser verstehen? Was ist eigentlich der Sinn solch einer Prüfung, in der man leiden muss? Und wieso passiert das einem ausgerechnet? Ist es doch eigentlich so, dass man durch das ganze Leiden nur schwächer wird und die Hoffnung aufgibt? Das ist der Sinn. Der letzte Satz ist der Sinn dieser Prüfung. Was du gesagt hast. Erstmal, man stellt Allah subhanahu wa ta'ala nie die Frage, warum Allah subhanahu wa ta'ala mit einer Person aussucht, um ihn zu prüfen. Das ist erstens. Zweitens, die Sache ist, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns im Koran gesagt, denken die Leute sinngemäß übersetzt. Denken die Leute, dass sie sagen, wir sind gläubig und die werden nie geprüft. Wir haben die anderen geprüft. Und dann am Ende der Ayah, damit Allah weiß, wer der Wahrhaftige ist und wer lügt. Und das ist, wenn du ein wahrhaftiger Diener bist und du bekommst eine Prüfung, wenn du auch leidest und wenn das auch schwer wird, dann zeigst du Geduld. Und wenn du Geduld zeigst, dann wirst du stärker in deinem Glauben und nicht schwächer. Aber wenn man das nicht verstanden hat, dann wird man schwächer. Und dann sagt man, warum ausgerechnet ich von den Leuten? Weil man dann den Islam überhaupt nicht verstanden hat. Und das ist der Sinn dieser Prüfung. Damit du weißt, warum diese Prüfungen da sind, überlege dir, du bist ein Lehrer und du hast eine Klasse. Und du weißt, in deiner Klasse gibt es zwei Kinder. Diese Kinder, die verdienen eine 1. Und es gibt 5 Kinder, die verdienen eine 6. Und es gibt 3-4 Kinder, die verdienen 4 und 3-4-2 und 3-4-3. Was machst du, wenn du diese Kinder prüfen willst? Du stellst ihnen Fragen, dass derjenige, der 5 bekommt, bekommt 5 und derjenige, der 1 bekommt, bekommt 1. Nicht, weil du die Kinder nicht magst oder hast, nein, weil jeder sein Niveau verdient und für sein Niveau etwas belohnt wird. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns geprüft, damit wir bessere Rangstufen bekommen im Paradies, wenn wir Geduld zeigen. Und damit wir bestätigen und belegen, dass wir richtig gläubig sind, richtig Iman haben. Und damit wir Geduld zeigen und damit wir wirklich Selbstkontrolle bekommen. Das ist das Gleiche, wenn du krank wirst und du gehst zum Arzt und der Arzt sagt dir, ich werde dir ein Medikament geben, aber es gibt Nebenwirkungen. Aber nach einem Monat, nach Leiden eines Monats, wirst du gesund. Wirst du sagen nein oder wirst du sagen ja? Du wirst sagen, natürlich, ich nehme das Medikament, damit ich gesund werde. Wenn ich auch leide. Und was für dich leiden ist, ist bei Allah subhanahu wa ta'ala nicht leiden. Sondern Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir was Besseres. Als Beispiel gebe ich dir ein Hadith. Und zwar der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, وَلَا خُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. Das heißt, dieser Geruch, was durch den Mund eines Fastenden kommt, ist angenehmer bei Allah subhanahu wa ta'ala als der beste Parfüm. Jetzt die Frage, ist dieser Geruch, was man hat, diesen Geruch, was man hat, das ist normalerweise unangenehm für dich und für mich. Aber wie ist das bei Allah? Das ist so angenehm, dass die Leute, die gefastet haben, am letzten Tag durch diesen Geruch erkannt werden, dass sie von den Fastenden waren. Das ist der Sinn. Also der Sinn der Prüfung ist, dass du bessere Tilgung von Sünden, bessere Stufe im Paradies, mehr Hasanat und Bestätigung deines Glaubens. Und wenn Allah dich ausgesucht hat, dann bist du froh. Dann sollst du froh sein. Aber wir haben diesen Sinn nicht verstanden. Weil die meisten, die nehmen den Islam nur oberflächlich. Die nehmen oberflächlich. Und das war schon. Allah subhanahu wa ta'ala hat das im Koran erklärt. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ. Das bedeutet, es gibt unter den Leuten, die Allah subhanahu wa ta'ala an einer Kante anbeten. Wenn es ihnen Gutes widerfährt, dann ist sein Herz ruhig. Wenn es ihm aber etwas Schlechtes widerfährt, dann macht er Rückzieher und er verliert sein Dunya und sein Akhira. Deshalb, diese Prüfungen sind da, damit du bessere Rangstufen bekommst, damit du dein Iman bestätigst, damit du Selbstkontrolle bekommst. Und sei sicher, Allah tut niemals Unrecht und Allah subhanahu wa ta'ala tut immer Gutes. Die Taten Allah sind alle gut. Alles, was wir von Allah bekommen, ist gut. Wenn auch in unseren Augen nicht gut erscheint. Geruch des Mundes eines Fastenden. Beispiel. Na. Ja, ich habe gedacht, du hast eine Hand. Ich kenne eine Schwester, sie erzählt gerne sehr detailliert von ihrem Tag und auch oft von den Familienproblemen, die mich eigentlich nichts angehen. Aber sie hat es oft schwer zu Hause und muss rauslassen. Und sie ist Alhamdulillah Muslima. Mit gutem Herzen, Wallahu A'lam, und weiß, dass sie nicht über jeden schlecht reden darf. Wie aber sollte ich mich verhalten, wenn sie ausgiebig von ihren Problemen und Streitereien erzählt? Und was wer gesagt hat, ich kenne inzwischen fast alles aus ihrer Familie, ob willig oder unwillig. Was soll ich machen? Ich möchte sie ja nicht verletzen. Wenn sie wirklich niemanden hat und sie erzählt dir, weil sie sich fühlt, dass sie ungerecht behandelt wird, dann kannst du sie zuhören, für sie mit Gebet machen, vielleicht ihr einige Nasiha geben und langsam, dass sie weniger erzählt. Das wird, du bringst ihr auch bei, nicht direkt, aber indirekt, dass man nicht viel erzählt. Du zeigst ihr ein Hadith, sagst ja, ich höre dich zu und so weiter. Und mit der Zeit wird das immer langsamer werden. Aber es ist kein Problem, wenn eine Muslima niemanden hat und sie will wirklich erzählen, was sie von Unrecht hat oder was man, wie man mit ihr umgeht, wenn sie dir nicht erzählt, dann wem wird sie erzählen? Deshalb wir das vor Allah subhanahu wa ta'ala. Aber bis eine gewisse, wenn sie anfängt mit Riba und Namima oder sowas, dann stopp. Ich wollte auch dazu eine Frage stellen. Ja? Ich wollte wissen, manchmal bei Frauen sieht man, dass sie sind fast immer emotionaler als Männer. Durch selbst die größte Feministin, wenn sie mit einem Mann verheiratet ist, ist sie plötzlich ist sie emotional und denkt nicht mehr. Wie soll man manchmal mit Frauen umgehen, wenn sie einfach nur noch emotional werden, wenn sie sich über den aufregen oder wenn sie noch mit Gefühlen im Kopf und zum Beispiel bei Heiraten, er sieht so gut aus, er ist so lieb, er rezitiert Koran so schön, ich muss rein. Und du kennst gar nichts über diesen Mann. Wie soll man mit diesen Frauen umgehen? Geduld zeigen. Weil das belegt, dass diese Frauen, die so sind, die sind unwissend. Und die sind sozusagen, weil sie unwissend sind, dann denken sie so. Deshalb soll man Geduld zeigen, ihnen indirekt was beibringen und dass man ihnen auch sagt, zum Beispiel ein Mann sagt seiner Frau, schau mal, ich bin eifersüchtig und über Männer redest du nicht, weil das meine Männlichkeit verletzt. Und bitte pass auf, wie ist das, wenn ich dir sage, ich habe heute eine Frau gesehen, die war super schön und so und ich wünschte mir so eine Frau, du wirst mit Sicherheit verletzt sein. Und deshalb, wenn du das machst, dass du über andere Männer redest, das ist auch für mich nicht gut. Das wird langsam mit den Frauen reden, manchmal ein bisschen ernster reden, aber schrittweise, nicht auf einmal kommen. Ja? Und dann bei uns, man sagt, es gibt so in der Tradition, da sagt man, wenn man am Tag der Heirat reinkommt zu seiner Frau, dann holt er eine Katze oder Kater und der macht den Kopf ab, sozusagen vor der Frau. Dann wird die Frau Angst haben und die werden mit dir gar nicht machen. Auf jeden Fall, ein Mann hat gesagt, das ist Zurückgebliebenheit. Natürlich, ich bin nicht dafür, nicht, dass man denkt, ich bin dafür. Möge Allah uns bewahren, dass wir Katzen schlachten. Möge Allah uns bewahren. Auf jeden Fall, ein Mann, der hat gesagt, ach, das ist Zurückgebliebenheit, mache ich sowas nicht. Und der hat das nicht getan. Und die waren zwei Freunde, die geheiratet haben. Das ist ein Witz, sozusagen, in der Erzählung. Die haben beide geheiratet. Einer hat das gemacht mit seiner Frau. Die Frau war okay. Er hat alles gemacht, was er gesagt hat und der hat gut gelebt. Der andere, der hat das nicht gemacht. Und die Frau hat ihm gesagt, komm, bring, geh und so weiter. Das war katastrophal. Der andere kommt froh, sagt, Mashallah, meine Frau macht mir alles und so weiter. Der andere, dieser, der Kopf nicht getrennt hat von der Katze, der kommt und sagt, naja, ich habe Probleme, die hat mich fertig gemacht, ich soll auch in der Küche, was viele machen natürlich, mashallah, ich soll in der Küche arbeiten, ich soll alles machen. Hey, ich sage nicht verheiratet, die verheirateten ihn. Auf jeden Fall, der hat ihm gesagt, weißt du was, am besten, ich mach doch diese Erzählung, traditionelle Erzählung. Aber der Mann ist sozusagen, der ist weich. Der ging und der hat die Katze rausgeholt, der wollte das machen, der hat gezögert. Die Frau hat ihm gesagt, geht mal, ja. Der hat den Kopf getrennt, da hat sie ihm gesagt, mein Lieber, das war am ersten Tag, nicht heute. Der sagt, obwohl das eine Erzählung ist, und das bringt uns zum Lachen, aber trotzdem, das stimmt. Von Anfang an sollte man bestimmte Regeln in der Familie festsetzen. Bevor man diese Frau heiratet, bevor man mit ihr zusammenzieht, bevor man wirklich geheiratet hat, dann sagt ihr, schau mal, es gibt diese Linien, die müssen da sein. Zum Beispiel ein Bruder sagte seiner Frau, schau mal, diese Linien muss man festsetzen. Die Küche ist mein Bereich. Staubsaugen, du hast damit nichts zu tun. Windel wechseln, wenn wir Kinder haben, dann ist das meine Arbeit. Jetzt erkennen wir. Aber ja, verstehst du, was ich meine? Du sollst, Barakallah, wie gesagt, lachieren, von Anfang an sagen, schau mal, diese Sachen, zum Beispiel Sünden, das will ich nicht. Und die kann auch sagen, was sie sich wünscht, kein Problem. Sie sagt zum Beispiel, du sagst das nicht, du machst das nicht. Und so hat man, inshallah, ein ruhiges Leben. Erstmal eine Tatsache, eine Familie ohne Probleme gibt es nicht. Dass du denkst, dass du jeden Tag mit deiner Frau harmonisch bist und alles ist schön und sage ich jetzt super und so, vergiss es. Es muss natürlich, es kommen zu Missverständnissen, es kommen manchmal zu Wort, zu Streiten und sowas. Aber wenn man Allah fürchtet und wenn man einander liebt und wenn man voneinander gut denkt, dann wird man das schnell überwinden. Wallahu ta'ala a'lam. In einer Moschee hat man schon den Adhan gemacht und das Gebet verrichtet. Man kommt erst viel später und will das Gebet für sich alleine in der Moschee beten, aber noch in der richtige Zeit. Soll ich dann nochmal den Adhan für mich machen oder nur die Iqama, da man schon den Adhan gemacht hat? Das geht nicht um Adhan machen, das geht darum, hast du Adhan gehört oder nicht? Wenn du Adhan nicht gehört hast, dann machst du für dich selber leise Adhan. Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wurde gefragt, O Prophet, wenn ich allein in der Wüste bin, was soll ich machen, wenn ich beten will? Der Prophet sagte ihm, mach Adhan. Weil wenn die Steine, Gegenstände, die Tiere, die Menschen dich hören, die werden für dich am letzten Tag bezeugen. Und der Prophet, als eine Gruppe zu ihm kam, der hat gesagt, einer von euch macht Adhan und der andere macht Imam. Der Älteste macht Imam. Deshalb, Barakallahu fikum, sagt Allah, man kann für sich selber auch nochmal Adhan machen und dann Iqama. Wallahu ta'ala ala wa ala. Sie erwähnten vorhin nach der Konvertierung, dass die Sünden gelöscht sind. Stimmt es sogar, dass die Sünden umgewandelt werden in Hasanat? Eine Sünde wird niemals in Hasana umgewandelt, sondern wenn man die Reue zeigt, dann die Reue tilgt die Sünde. Und diese Ayah, dass Allah subhanahu wa ta'ala ulaika yubaddilullahu sayyatihim hasanat, bedeutet was anderes, als was man denkt. Das heißt, es kann niemals sein, dass eine Person, die Alkohol getrunken hat, dass dieser Alkohol trinken für ihn gut wird. Eine Sünde bleibt eine Sünde. Die Gelehrten sagen, die Bedeutung hier, dass diese Person, die zum Beispiel gelogen hat, der hat gelogen und er hat Treue gezeigt, dann wird er, Allah wechselt diese Lüge für ihn, dass er die Wahrheit sagt, dass er wahrhaftig wird. Er hat Sinn gemacht, dass er rein wird und so weiter. Und einige Gelehrten sagen, es gibt natürlich manche, die gesagt haben, wirklich, die Sünde wird zum Gut, also es geht nicht. Aber eine andere Ansicht ist, dass durch die Reue, dadurch, dass man Reue gezeigt hat, dass diese nicht mehr als Sünden geschrieben werden, sondern für ihn werden die guten Taten geschrieben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn man den Islam angenommen hat, dann werden alle Sünden gelöscht. Und wenn man im Islam gut macht, aber wenn man im Islam schlecht macht, dann wird man zur Rechenschaft gezogen für die Ersten und die Letzten. Ja. Es gibt auch einen Hadith, wo ein Mann am jüngsten Tag sein Heft bekommt, dann sieht er seine kleinen Sünden, ist traurig, aber er hatte vorher Tauba gemacht und dann fängt irgendwann die Abrechnung an und Allah befiehlt den Engeln, dass sie das in gute Taten umwandeln sollen. Und dann man fängt er an, nach seinen großen Sünden zu suchen. Hatte vorher Angst davor, dann lacht der Prophet, glaube ich, als er dort noch erzählt. Ist das nicht authentisch? Ja, das hat damit nichts zu tun. Jetzt, das ist Aya im Koran. Ulaika yubaddilullahu sayyatihim hasanat. Diejenigen, die Reue gezeigt haben, Allah subhanahu wa ta'ala tauscht ihre schlechten Taten mit guten Taten. Aber was bedeutet schlechte Taten mit guten Taten? Was ist diese Wechseln? Verstehst du? Zum Beispiel, derjenige, der Alkohol getrunken hat, das ist eine Sünde. Alkohol trinken bleibt eine Sünde. Er hat die Sünde gemacht. Aber Allah subhanahu wa ta'ala durch die Reue gibt ihm mehr Hasanat als das, was er gemacht hat. Damit das getilgt wird, gelöscht wird. Für eine Sünde bekommt er einen Hasanat. Wenn er Reue gezeigt hat. Nach der Reue. Ja. Aber nicht, dass die Sünde sich wechselt. Weil er die Sünde hatte gemacht. Aber sinngemäß bleibt das so. Für eine Richtig, Sünde das wird getilgt. Reue. Das wird getilgt. Und durch die Reue wird er eine gute Tat bekommen. Gelöscht. Und durch die Reue eine gute Tat. Eine Meinung. Andere Meinung. Schlechten Eigenschaften, schlechten Sachen, was er vor dem Islam gemacht hat, werden zu guten Eigenschaften nach dem Islam. Wallahu. Es gibt ja diese Überlieferung bezüglich der Endzeit. Was, wenn Isa a.s. nochmals kommt, er von zwei Engeln begleitet wird, werden die Menschen die Engel sehen oder sieht man Isa a.s., wie er runterkommt? Man sieht Isa a.s., wie er runterkommt, ohne die Engel. Wenn Isa a.s. wiederkommt, wird Isa den Muslimen den Befehl geben, die Juden zu töten, und auch Steine und Bäume werden zu den Muslimen sprechen und sagen, O dieser Allah hinter mir. Das ist nicht mit Isa a.s. Das hat mit Isa a.s. nichts zu tun, sondern das ist eine Überlieferung und das ist uns ein Muslim, dass der Prophet s.a.w. gesagt hat, die Stunde, wenn die Juden, die Muslime gegeneinander kämpfen, und die Bäume und die Steine sagen, oh, ein Muslim, hinter mir ist ein Jude, kommt zu ihm. Dann, außer eine Art von Bäumen, das ist Al-Gharqad. Ja, das hat damit nichts zu tun. Das ist etwas, eine Erzählung vom Propheten Muhammad sallam. Und wann das passieren wird, das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn die großen Zeichen eingehen, das erscheint von den Dajjal und Mahdi und Isa. Erstmal, Mahdi ist nicht von den großen Zeichen der Stunde. Ja, auf jeden Fall wird da noch die Reue oder die Shahada von Kuffar angenommen. Die Reue wird angenommen, wenn Isa a.s. noch da ist. Aber wenn die Sonne vom Westen aufgeht, dann gibt es keine Reue mehr. Wie sollte man diese Aya verstehen? Viele der Djinn und Menschen schufen wir für die Hölle. Ja. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala weiß, weil er alles erschaffen hat, dass Djinn und Menschen in die Hölle kommen werden. Und deshalb, als ob sie nur dafür erschaffen worden sind. Nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala nur sie so geschaffen hat, damit sie in die Hölle gehen. Nein, nein, nein. Das heißt, Allah weiß genau, dass diese Djinn und diese Menschen, die in die Hölle kommen, die werden in die Hölle kommen. Und diese Leute oder die Djinn, die ins Paradies kommen, die werden ins Paradies kommen. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß das. Und Allah sieht das, was sie jetzt machen. Und das wird mit dem, was er geschrieben hat in der bewahrten Tafel und mit dem, was sie praktizieren, übereinstimmend sein. Weil er der Schöpfer ist, subhanahu wa ta'ala. Ja. Aber wenn er sie erschaffen hat und er weiß, dass sie in die Hölle gehen, widerspricht das in seiner Barmherzigkeit, dass er etwas erschafft? Nein, nein. Er hat sie nicht erschaffen, damit sie nur in die Hölle kommen. Diese nur sollst du wegmachen. Er hat sie erschaffen und er weiß, dass sie in die Hölle kommen, weil er weiß, wie sie handeln werden. Aber er hat ihnen die Möglichkeit gegeben in diesem Leben. Aber sie haben das nicht genutzt. Das ist die Sache. Aber der muss doch wissen, was er erschaffen hat. Ja, aber warum sollte er etwas erschaffen? Warum? Weil er sowieso gequält wird am Ende. Nein, das weißt du, das wissen wir nicht. Weißt du, ob du in die Hölle kommst? Nein, aber Allah weiß es. Ja, und der muss das wissen, weil er der Schöpfer ist. Aber Allah hat dir die Möglichkeit doch gegeben. Du musst jetzt versuchen, gut zu machen und das Schlechte zu fassen. Und dann wird das am Ende passieren, was Allah weiß. Aber das heißt nicht, dass Allah dich gezwungen hat für die Hölle. Und das ist der Sinn. Ja, genau. Sind die Gelehrten von der Stadt Najd Schiiten oder Sunniten? Was ist das für eine? Es gibt erstmal keine Stadt, das heißt Najd. Najd ist, barakallahu fikum, ein Gebiet in Saudi-Arabien und in Irak. Das ist sozusagen etwas, was ein bisschen höher ist als der normale Tal. Und du meinst jetzt Ulama Najd? Ja, Ulama Najd, die sind verschieden. Die sind verschieden. Es gab von ihnen, es gibt auch heute von Najd, die leben in Najd, die sind Schia. Aber allgemein, wenn du meinst, die Briefe von Ulama Najd, ja, das sind das Sunna. Aber natürlich in ihrer Zeit haben sie bestimmte Aussagen, allgemeine Aussagen getroffen. Da sollte man die nicht so allgemein nehmen, wie sie allgemein formuliert waren. Sollte man eher das detailliert verstehen. Weil die Lage von ihnen war nicht unsere Lage. Was soll man einem Bruder sagen, der wegen der Arbeit absichtlich das Mittaggebet nicht betet, weil ich weiß nicht in seiner Pause fällt? Er sagt, er hätte keine Zeit. Er betet das dann, wenn er nach Hause kommt. Er wurde schon ermahnt, wie schwerwiegend das ist, und er solle Allah fürchten. Okay, das hängt davon ab erstmal, warum macht er das? Wie hat er keine Zeit? Ich muss detailliert das wissen. Ich meine, wenn er beten kann und er macht das nicht, dann ist es sehr schwer, das ist Kufr wal-Iyadu Billah, ein Gebet absichtlich zu verlassen. Das ist eine schwerwiegende Sünde, wal-Iyadu Billah, ein Gebet absichtlich zu verlassen. Aber wenn er wirklich keine Zeit hat und der ist beschäftigt, dann ab und zu kann er zwei Gebete zusammenschieben. Er kann zwei Gebete zusammenschieben. Aber wenn er überhaupt keinen Grund dafür hat und er macht das absichtlich, erstmal, diese Person, könnte man sagen, der hat Mangel an Gottesfurcht. Zweitens, diese Person versteht nicht, was die Religion ist. Drittens, der hat den Islam nicht verstanden. Viertens, diese Person begibt sich in die Hölle. Und das ist eine Kufr-Handlung. Das heißt nicht, dass man sagt, ja, der ist kein Muslim. Nein, aber diese Person macht eine Kufr-Handlung, indem er das Gebet absichtlich verlässt. Weil der Prophet Sallallahu gesagt hat, wer das Gebet verlässt, begeht Kufr. Aufpassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala na. Also ein Arzt, der jetzt in einer Operation beschäftigt ist und nicht anbrechen kann, weil... Allah Yadik, wir haben gesagt, wer keinen Grund dafür hat. Aber wann fängt der Grund an? Ein Kassierer kann auch sagen, ich habe keinen Grund. Ja, kein Problem. Ja? Wenn ein Kassierer jetzt seine Kasse verlässt und es kann sein, dass jemand davon klaut und er geht, der will beten und die ganze Zeit denkt er an die Kasse und an Geld, was ist das für ein Gebet? Deshalb, in bestimmten Fällen darf man, aber da sollte man nicht das als Regel machen. Wenn ein Arzt in OP ist, der kann nicht sagen, lass mich jetzt mal rauskommen. Ich meine, das geht schon, praktisch manchmal ja. Aber wenn er rausgeht, weißt du, was er machen wird? Der muss seine Handschuhe wegnehmen und seine ganze Bekleidung nochmal. Das ist so schwer. Ich meine, der braucht dann vielleicht eine halbe Stunde dafür. Und das geht nicht. Und heute in Deutschland, Versicherung technisch. Weil Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Deshalb, das geht. Ich leide an Schizophrenie. Gibt es im Islam, was ist der Grund für die Krankheit und die Heilung? Das könnte diese psychische Krankheit könnte zwei Gründe haben. Entweder etwas körperlich, das hat mit Hormonen zu tun, oder vielleicht auch mit der Erbinformationen, die man hat. Und es könnte auch natürlich, barakallahu fikum, etwas von Jinn und mit Sihr und mit solchen Themen zu tun haben. Meine Empfehlung ist, lies viel Koran, mach viel Bittgebet und nimm deine Medikamente. Und langsam, wenn deine Lage besser wird, dann wird der Arzt mit den Medikamenten runterfahren, bis du eines Tages, inshallah, keine Medikamente mehr brauchst. Möge Allah subhanahu wa ta'ala dir Gesundheit geben und möge Allah subhanahu wa ta'ala an den Muslimen Gesundheit geben. Stimmt die Überlieferung, dass Ibn Mas'ud, wenn er vom Propheten berichtet hat, dass er angefangen hat zu zitieren, weil er wusste, wie gewaltig es ist, über den Propheten zu berichten, und die Angst hatte, ein Wort zu sagen, was nicht vom Gesandten war. Zittern. Ja, dass die Sahaba Angst gehabt haben, etwas zu sagen, ohne dass Allahu a'lam. Welche Feste feiern Muslime außer Eidfest? Eidfest, Eid al-Fitr, Fastenbrechen, und das zweite ist Eid al-Adha. Das sind unsere Feste. Und der Festtag in der Woche ist das Freitag. Das sind unsere Feste. Wir haben Feste, weder Baumfest noch Nationalstolzfest. Ja, aber heute, im Islam ist die Sache so, nur diese zwei. Aber heute haben wir Baumfest, Straßenfest und Kuhfest und Nowruz und haben Armeefest und Nationaltagfest und ich weiß nicht was Fest. Ich habe eine, die haben mir von, ich weiß nicht, von, denke ich, von Landtag haben mir einen Kalender geschickt. Und da stehen die Feste der Muslime drin. Geburtstag Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallah. Todtag Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich weiß nicht was von Fest. 27. Rajab. Himmelfest. 15. Sha'ban Fest. Ich weiß nicht Fest. Das ist Bid'ah Fest. Die sollen lieber sagen, die Erneuerung Feste. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Zentralrat der Zerstörung des Islam. Ich habe ein Problem mit meiner jüngsten Schwester. Sie ist gerade mal 20 und keinen Respekt von mir. Sie ist nicht nur jung, 20. Sie ist schon alt. Auf jeden Fall. Ich habe ein Problem mit meiner jüngsten Schwester. Sie ist gerade mal 20 und keinen Respekt von mir und reagiert immer aggressiv auf mich. Hinzu kommt, dass sie nicht praktiziert, sondern lieber die türkische Traditionen lebt. Und ich hingegen bin praktizierend. Sie achtet auf alles, was ich tue, und nur weil ich versuche, meine Religion ernst zu nehmen, denkt sie, ich tue so, als wäre ich der beste Mensch auf der Welt. Ja, das ist komplexe. Dabei weiß ich selbst, dass ich Fehler habe, wie sie und alle Menschen. Das will sie aber nicht einsehen, sondern sucht ständig Streit. Manchmal sage ich etwas ganz Normales zu ihr und sie rastet komplett aus, wird überfällig, abfällig. Und das versucht dann Streit in der ganzen Familie. Und das führt dazu, dass wir manchmal sehr lange nicht miteinander sprechen. Manchmal sogar monatelang. Ich will das nicht, weil man einen Muslim nicht länger als 3 Tage meiden darf. Mich beschäftigt es sehr und bin einfach nur fertig deswegen. Egal wie ich mit ihr rede oder was ich sage, sie sucht nur nach meinen Fehlern, Streit und Ärger. Manchmal erwähnt sie Dinge, die ich vor 10 Jahren mal getan habe und meint, ich sei immer noch so. Sie versteht nicht, dass Menschen sich ändern. Daher muss ich mir tagtäglich anhören von ihr. Mit meiner anderen Schwester habe ich gar keine Probleme, nur mit ihr. Was können Sie mir raten, Sheikh? Ich meine, Entschuldigung, ja, aber wenn man am Ende der Frage geworden ist, dann hat man vergessen, was am Anfang ist. Weil das ein bisschen so detailliert erklärt ist, möge Allah subhanahu wa ta'ala die Schwester oder den Bruder segnen, die das geschrieben hat. Auf jeden Fall, was ich verstanden habe, wiederhole ich, damit man nicht jetzt alles vergessen hat. Du warst, dann hast du dich geändert, so versuchst die Religion zu praktizieren. Du hast eine 20-jährige Schwester, die hält sich an die Traditionen, sie praktiziert den Islam nicht und sie kritisiert dich immer, weil du den Islam praktizierst. Das ist ganz normal. Weil leider wir Muslime, wir sind immer Zielscheibe von jedem. Wird in Familie, auf der Straße, bist du auf der Straße, bist du Muslim, dann bist du immer Zielscheibe von den anderen. Was ich dir raten kann, ist, zeig Geduld. suche keine Konfrontationen mit ihr. Du hast deine Nasiha gegeben, du hast ihr gesagt, was sie zu machen hat. Sie will das nicht hören, lass sie. Lass sie machen. Und subhanallah, sei sicher und nimm das voll nach. Wenn sie jetzt Fehler begeht und du sagst ihr nicht, das ist falsch, sie wird dir sagen, wieso sagst du mir, das ist falsch? Das ist doch falsch, was ich mache. Sie einfach, sozusagen, deine Schwester leidet an einer komplexen Krankheit, das heißt, diese Minderwertigkeit-Komplexe. Sie sieht sich als minderwertig, sie sieht sich als eine Person, die falsch macht. Sie sieht eventuell, dass die anderen dich respektieren und mögen. Und sie will auch das bekommen, aber sie schafft das nicht. Und dann hat sie nur eine Möglichkeit, dass sie gegen dich wird und dass sie dich angreift. Deshalb meine Empfehlung ist, zeig Geduld, rede mit ihr nicht direkt, lass sie, behandle sie ganz normal. Salam alaikum, alaikum salam, wie geht's, was machst du und das ist alles. Und indirekt könntest du Nasiha geben, indem du zum Beispiel auf dem Tisch etwas über ein Thema lässt, vielleicht dass sie sich ändert. Du sollst nicht die Beziehung zu ihr, sage ich jetzt, abbrechen. Aber rede mit ihr, Salam alaikum, alaikum salam, islamisch. Das bedeutet die islamischen Grund, sage ich jetzt, Regeln und Grundverhaltensbedingungen. Das sollst du machen. Wenn sie das nicht haben will, dann la hawla la quwwata illa billah. Und das ist, was wir erleben. Ich meine, nicht nur du erlebst sowas, viele. Kennen Sie Sheikh Saleh Abdul Aziz al-Sheikh und weiß man, von wer ihn bestätigt hat? Saleh al-Sheikh. Sheikh Saleh bin Abdul Aziz al-Sheikh. Natürlich, der ist der Minister. Nein, Al-Mufti heißt Abdul Aziz al-Sheikh. Aber der ist nicht Saleh Abdul Aziz al-Sheikh. Du meinst den Minister? Wenn du meinst den Minister von dieser Religionsangelegenheiten in Saudi-Arabien, der ist ein guter Talib Ilm eigentlich. Und der ist ein Sheikh, der bekannt ist. Der hat auch Wissen. Wenn du seinen Cousin meinst, vielleicht, der war auch Minister, der ist auch, natürlich, der hat auch eine gewisse Wissen, aber ich kenne von ihm nicht viel. Aber ich kenne von Sheikh Saleh al-Sheikh, der ist der Minister heute von religiösen Angelegenheiten, der ist ein guter Sheikh allgemein. Wallahu ta'ala ala wa ala. Wer hat ihn bestätigt? Große Gelehrten haben ihn bestätigt. Ich bin, ist nochmal der Pizza-Lieferer von gestern, mashallah alik. Nochmal wegen der Frage von gestern. Mit der Lieferung aus Casino. Wenn jemand Jackpot gewonnen hat, sie hat ihm gesagt, dass ich das Geld annehmen darf, mit dem er die Pizza bezahlt. Meine Frage war noch, darf ich auch Trinkgeld annehmen? Ich meine, wie sollst du wissen, dass er Jackpot gewonnen hat? Das ist die Frage, wie kannst du wissen, dass der Jacko, die sind Leute im Casino, die bestellen Pizza, der bringt für sie Pizza. Es ist ihm egal, woher sie das Geld haben. Der soll die Leute nicht fragen, ja, wo habt ihr das Geld bekommen und so weiter. Keiner wird dich auch fragen, woher du dein Geld hast. Das ist Barakallahu fik. Wenn jemand dir was gibt, du kannst das nehmen. Aber wenn du sicher bist, dass dieses Geld von Haram kommt, sicher, dann nimmst du nicht. Das ist besser, wara. Aber mashallah, ich meine, Pizza liefern, Imam Ahmed sagte, al-wara ist bei bestimmten Leuten, die wirklich wara haben. Aber nicht derjenige, der in Deutschland lebt. Möge Allah uns bewahren. Realität al-wara. Loyalität. Nein, Al-Wara bedeutet nicht Loyalität. Al-Wara, das bedeutet, dass es eine gewisse Gottesfurcht die, dass du bestimmte Sachen verlässt, was erlaubt sind, weil du Angst hast, dass du Haram begehst. Ach so. Wie es wird erzählt von einem Gelehrten. Der Hadith vom Propheten, das Verboten ist klar. Das richtig, und von einem Gelehrten, dass er gehört hat, es gibt ein Schaf, was geklaut worden ist. Er hat gesagt, wie könnte Schaf, wie viele Jahre lebt dieses Schaf? Da hat man gesagt, ungefähr 5 Jahre. Der hat 5 Jahre kein Schaffleisch gegessen. Aber diese Leute, die haben so ein Niveau erreicht in Iman. Nicht wie manche Leute hier. Du siehst ihn ja, wie derjenige, möge Allah uns bewahren. Mein Bruder hat mir erzählt, der hat gesagt, der arbeitet im Dönerladen. Döner. Und der hat gesagt, ein Mann kam betrunken, der hat eine Flasche Sekt oder Wein in der Hand und der umarmt eine Frau und der küsst sie. Und dann kam er rein zu dem Bruder in den Dönerladen und er hat ihm gesagt, ist dieses Fleisch halal? Dann hat der Bruder ihm gesagt, und ist das halal? Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Das bedeutet, der sieht nicht, was er von Sünde begeht, indem er mit einer Frau isst und Alkohol und alles und betrunken, aber Fleisch halal. Darf man sagen, wenn meine Tochter heiratet, dann muss ich jemand heiraten, der vom gleichen Land kommt. Der Bruder, der das sagt, praktiziert den Islam und versucht, die Sunna zu praktizieren. Keinen Bid'ah und so weiter. Aber habe diesen Satz gehört und das hat mich irgendwie enttäuscht. Sowas. Darf man so eine Bedingung stellen? Ja, der darf diese Bedingung stellen. Wenn er sagt, wenn meine Tochter heiratet, dann heiratet sie vom gleichen Land, das ist kein Problem. Er hat dir nicht gesagt wegen Nationalität. Er hat gesagt von meinem Land. Und was meinte er damit? Du musst erst mal verstehen, was er damit meint. Das empfehlen wir auch. Wir empfehlen auch. Wenn jemand mir sagt, ich möchte heiraten, ich sage ihm lieber, dass du heiratest von deinem Land oder von deiner Kulturkreis. Oder von den Leuten, die dich verstehen, die dich verstehen und du verstehst sie. Das sagen wir den Leuten, das ist bekannt doch. Und das ist ganz logisch, ganz normal. Eine Frau spricht deine Sprache, hat deine Kultur, kennt deine Tradition, weiß, wie du bist und du weißt, wie sie ist. Sie ist natürlich näher und besser für dich zu heiraten als eine andere. Aber der Bruder hat nicht ausgeschlossen, dass er den anderen nicht gibt. Und übrigens, diese traditionelle und kulturelle Unterschiede werden auch im Islam angenommen. Also wenn Eltern kommen, wir müssen unterscheiden zwischen, dass man Nationalismus hat und zwischen dem Thema, dass man sagt, wirklich, die passen nicht zusammen wegen Kulturunterschiede und so weiter. Und wir haben heutzutage, wir sehen das, ich meine, Wer sieht heute zum Beispiel unsere konvertierten Schwestern? Wenn sie zum Beispiel Araber oder Türken oder sowas heiraten, dann haben sie Probleme. Nicht weil sie nicht gut sind oder die Männer sind nicht gut. Nein, weil sie anders aufgewachsen sind. Ich meine, hier in der Kultur bei den Arabern und bei den anderen ist die Sache so, der sagt, der Frau, hol mir Wasser von der Küche zum Beispiel. Aber hier, wenn er ihr sagt, hol mir Wasser, sag ich, steh auf du und bring dir Wasser. Was denkst du, bin ich Sklave bei dir? Ich bin keine Sklavin. Zum Beispiel sowas. Und es gibt andere Themen. Ich meine, ich habe jetzt nur ein kleines Beispiel gegeben. Deshalb, barakallahu fikum, es ist nicht verkehrt, dass man sagt, ja, ich möchte für meine Tochter jemanden, der sie verstehen kann und sie kann ihn besser verstehen. Damit habe ich kein Problem. Aber wenn man sagt, nationalismusmäßig, nein. Weil er Türke ist oder weil er Araber ist, dann nicht. Dann hier, das geht nicht in der Religion. Aber wenn er sagt, nein, unsere Kultur oder unsere Tradition, das ist kein Problem. Deshalb bitte, man sollte erstmal verstehen, was die Leute meinen, wenn sie ein Wort sagen. Ist es eine Notwendigkeit, dass eine Frau bei der Heirat den Namen ihres Vaters behält? Oder ist es sogar verboten, den Namen des Ehemannes anzunehmen? Ich meine, bitte, wenn man eine Frage stellt, da sollte man ein bisschen präzise sagen. Erstmal, du sagst, der Name ihres Vaters, sowieso hier in Deutschland, der Name vom Vater kommt überhaupt nicht in den Ausweis. Und das hat mit dem Namen des Ehemanns nichts zu tun. Das wird Familienname ist was und Vatername ist was anderes. Im Islam, du darfst nicht dein Vatername und Muttername ändern und du nimmst Vater und einen anderen Vater und andere Mutter. Aber Familienname, wenn das notwendig ist oder wenn man, sage ich jetzt, wenn man Probleme bekommt hier in diesem Land, dann kein Problem. Oder wenn dein Name schlecht ist, schlecht und schlechte Bedeutung hat, und du könntest den Namen von der Familie des Ehemannes nehmen, dann kein Problem unter diesen Bedingungen. Ja, aber deshalb Barakallahu fikum, sagt man nachher, soll man verstehen hier. Ja, Familienname des Vaters ist Familienname des Mädchens. Oder hier in Deutschland sowieso gibt es Mädchenname und dann auch Familienname. Man kann das sehen, dass sie ursprünglich nicht diesen Namen hat, aber weil sie verheiratet ist, dann hat sie den Zusatznamen von dem Mann. Wallahu a'lam. Ich meine, das ist nicht schlimm. Wenn jemand die Möglichkeit hat, Hajj zu machen, die Reise aber einer anderen Person geschenkt hat, hat er seine Pflicht, die Hajj zu vollziehen, vernachlässigt? Es heißt ja, wenn man das Geld dazu hat, ist die Hajj für einen Pflicht. Das hängt davon ab, wem hast du das geschenkt? Hast du das deinem Vater geschenkt, deiner Mutter geschenkt, dann gut. Großvater, Großmutter, gut. Aber wenn du zum Beispiel einem Freund oder einer Freundin schenkst, weil sie eher Hajj machen, dann hast du natürlich deine Pflicht vernachlässigt und du hast eine Sache ohne Weisheit gemacht. Du bist verpflichtet, erstmal Hajj zu machen, bevor die anderen Hajj machen. Das heißt, wenn dein Vater zum Beispiel nicht betet und er will kein Hajj machen, sagst ihm, nein, nimm das Geld und mach Hajj, und er will nicht, dann nimmt er das Geld und er macht kein Hajj, dann hast du auch einen großen Fehler begangen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Du musst erstmal bei dir anfangen und nicht bei den anderen. Wallahu a'lam. Aber ich verstehe die Frage nicht, dass man einem anderen das Geld schenkt, damit er Hajj macht und selber kein Hajj macht. Wieso? Warum? Was ist los? Ich denke, die Sache ist nicht so einfach. Ja. Khair. Keine Fragen mehr annehmen. Erstmal. Lass uns diese paar Fragen machen, dann ändere ich den Platz. Dann machen wir ein bisschen weiter, damit die Brüder auch weggehen. Ich habe gehört, wenn man Eid al-Adha ein Schaf opfern will, dass man einen Teil vom Fleisch auch für sich selbst behalten muss. Sonst zählt das Schaf nur als Sadaqa und nicht als Opfer an Eid al-Adha. Weil ich wollte ein Schaf opfern lassen über Ansar e.V. in Somalia. Wenn ich das mache, dann kann ich keinen Teil vom Fleisch behalten. Wie ist das Urteil? Mit dem Opfer schlachten. Du kannst das behalten, du kannst das schenken, du kannst das spenden, es dir überlassen. Aber dass man davon isst und schenkt und spendet, das ist besser. Das ist besser, aber das ist nicht Muss. Deshalb diese Aussage, das zählt überhaupt nicht. Ich meine, da muss man ein bisschen aufpassen bei diesen solchen Aussagen. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Wie heiratet man islamisch? Ich meine, wie ist es von Allah anerkannt? Wer darf zwei Menschen vor Gott trauen? Wie heiratet man islamisch? Der Vormund der Frau muss da sein, das wird der muslimische Vater. Oder der muslimische Großvater, der Muslim ist. Oder Bruder oder Sohn, wenn sie alt ist und die hat einen älteren Sohn. Der ist Vormund. Dann zwei Zeugen. Und der Mann muss ihr Morgengabe geben. und die machen den Heiratsvertrag, in dem der Vormund oder der Vertreter für die Frau sagt, Zawwajtuka, das wird, ich gebe dir meine Tochter, mein Sohn als Ehefrau, und der Mann sagt, Qabiltu, ich akzeptiere für mich, dann ist diese Heirat vollständig. Ich meine, wie ist es von Allah, so ist das anerkannt vor Allah subhanahu wa ta'ala. Wer darf zwei Menschen vor Gott trauen? Ja. Der ein Imam, der Wissen hat, jemand, der Wissen hat. Und übrigens, die Heirat muss bekannt gegeben werden. Die Heirat muss bekannt gegeben werden. Und ich warne unsere Schwestern speziell. Ich habe keine, bin konvertiert, meine Familie sind alle Christen. Okay, dann der Imam der Moschee macht für dich Vormund. Oder der wissende Brautgabe ist, dass man zum Beispiel dir ein Geschenk gibt. Angenommen, der sagt dir, du sagst ihm, ich möchte 500 Euro haben. Oder ich möchte das und das jenes haben als Geschenk für die Heirat. Dann muss er dir das geben, wenn er akzeptiert. Ich warne unsere Schwestern, dass sie aufpassen. Es kursiert in der letzten Zeit hier in Deutschland eine Sache, die sehr gefährlich ist. Und zwar, dass einige heiraten, ohne dass sie das bekannt machen. Und ich warne euch, liebe Schwestern, ja, dass ihr sowas mitmacht. Ich hoffe, dass unsere Schwestern hier im Raum mich gut hören können. Wenn ihr mich gut hört, dann bitte eine 1 tippen. Ja, ihr könnt mich gut hören. Nicht, dass man sagt, keiner hat uns was gesagt, ja? Und lasst euch nicht täuschen, dass einer zu euch kommt mit einem Bart und dass er Dauer macht, auch wenn er Sheikh heißt, ja? Ja? Diese Sache, dass man einer Frau sagt, komm, wir heiraten, aber wir sagen niemanden. Wir holen zwei Zeugen und einer vertritt dich und wir machen erstmal, weil ich eine Frau habe und wenn sie davon hört, dann wird sie Probleme machen. Wenn dir sowas passiert, dann lehne sofort ab. Und du sollst wissen, dass diese Person, die das mit dir macht, das ist unvertrauenswürdig und nicht vertrauenswürdig. Und diese Person, der spielt mit dir. Und bei dem ersten Problem werde dich vor die Tür setzen. Und er wird dich rausschmeißen. Da sagt man, ja, wie kannst du das wissen? Ja, ich weiß, weil derjenige, der sich wirklich interessiert für eine Frau und der kümmert sich um eine Frau, der wird mit ihr sowas nicht machen. Sondern der wird alles regeln und richtig machen. Und leider, viele Schwestern sind auf die Nase gefallen durch solche Aktionen. Dann sagt die Schwester, ja, der ist aber guter Bruder, der hat Bart und der betet immer in der Moschee. Und? Betet in der Moschee, hat Bart. Das sind Pflichtsachen für ihn, für sich selbst. Das hat mit dir nicht mehr zu tun. Ob er betet, fastet, pilgert und sowas, das sind seine Pflichten. Das hat mit dir nicht mehr zu tun. Aber wenn jemand dir sagt, komm, wir heiraten nur unter uns. Oder wir machen Heiratsvertrag und keiner weiß davon. Und dann später können wir den Leuten Bescheid sagen. Ich empfehle dir vor Allah subhanahu wa ta'ala Allah ist der erste Zeuge, dann die Engel, dann die Brüder, die hier sind und ihr im Internet. Ich empfehle dir für Allah, mach das niemals. Und wenn jemand dich heiraten will, dann sollte er das richtig machen und es gibt Regeln, wie man das macht. Barakallahu fikum, jazakum Allah khair. Ein Ehevertrag nur mit zwei Zeugen und mit Vormund und dass man keinem davon erzählt, sollte man nicht machen. Sollte man nicht akzeptieren und nicht machen. Entweder bekannt geben, mindestens unter einer Gruppe von Brüdern, ja, oder nicht machen. Weil, ich meine, überlegt euch ja, einmal heiratet eine Frau, angenommen jetzt, ihr seid vier hier, ich will eine Frau heiraten, ja, die Frau ist da, der macht Vormund, ihr macht Zeugen, sagt man ja, hier, wir sind Gruppe, ihr seid drei, nicht mehr zwei. Ja, das ist bekannt gemacht. Aber bitte, Brüder, sag keinem, ja? Für Maslacht der Dawa. Für Interesse der Dawa. Weil wenn die Leute davon erfahren, dann wird man nicht schlecht sehen, ja? Ich bin der Sheikh, ja? Okay, jetzt... Ja, genau, weil es so viele Sheikhs gibt. Ey, Wallah! Auf jeden Fall, ja. Dann nach einem Monat, keiner weiß, nur diese Leute, ich sage ihr, naja, tut mir leid, das hat nicht gepasst, du bist geschieden. Ja, aber so und so, weil wir haben noch keine Hochzeit gemacht. Ja doch, das waren die Brüder da. Ja, und einer in München macht das, der hat bis jetzt 40 Frauen dadurch geheiratet. Und ein 22-Jähriger hat innerhalb 6 Monate 7-mal geheiratet. 7-mal. 22 Jahre, 7-mal innerhalb 6 Monate. Allahu Akbar. Das macht, und da haben einige, eine Gruppe, die haben die Schwester, die gleiche Schwester, das war wie sozusagen Reihe nach. Der lässt sich scheiden. Warten Sie 3 Monate, der andere heiratet. Warten Sie ein paar Monate, der andere heiratet Sie, die gleiche. Deshalb, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bitte, bitte, bitte. Wer sich Sorgen um die Da'wah macht und wer will wirklich für Interesse des Islam werben, diese Person muss Allah fürchten bei solchen Themen. Und nicht, dass man hört, ja, da hat hier eine geheiratet, hier eine geheiratet, hier. Und dieser aus München macht das, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb aufpassen. Aufpassen, barakallahu fik. Ich rede nicht über, ich mache den Leuten keine Vorwürfe, aber ich warne davor, weil ich in der letzten Zeit davon viel gehört habe. Und leider, ich habe bei manchen Leuten so viel verteidigt. Ich habe gesagt, nein, das stimmt nicht, die Brüder kenne ich, die sind nicht so. Aber am Ende leider, die Beweise waren so erhärtet, dass man nicht mehr sagen kann, das stimmt nicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. Überleg dir, willst du das akzeptieren für deine Schwester? Nein, anders. Wirst du das akzeptieren? Wenn eine Frau dich heiratet und nach einer Woche sagt, ich will dich nicht mehr. Raus von meiner Wohnung. Wie ist dein Gefühl? Sag, wieso? Oh nein, du kannst das mir nicht machen. Sag, mach was du willst, ich hole dir die Polizei raus. Ja. Und entweder gibst du mir die Scheidung jetzt, oder ich werde bei der Polizei sagen, dass du mich geschlagen hast und vergewaltigt hast. Ja, bitteschön. Sei ein Mann hier in Deutschland, sag nein. Der Knochenbrecher, der Imam, Prügel-Imam von München, das ist die Person, möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Am Ende ist er auf die Nase gefallen, möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Ein Mann schreibt in seinem Facebook, 36 Frauen geheiratet. Der hat das jetzt rausgenommen. Nein, und der bringt Koran bei und der macht Da'wah. Und übrigens, Abdul Qarani hat ihn auch bestätigt. Okay, deshalb sage ich euch, diese Bestätigung von Aad al-Qarani schmeißt die nicht in Mülleimer nur, sondern in, ihr braucht das nicht rauszunehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ist mir egal, ob er unschuldig oder schuldig war. Wir reden nicht über schuldig und nicht schuldig. Wir reden über dieses Thema, dass man die Frauen heiratet und innerhalb einer Woche oder zwei Wochen verlässt und lässt sich scheiden. La haula la quwwata illa billah. So Ehevertrag, ah nee, es gibt auch jetzt auch neue Eheverträge in den Golfregionen. Speziell Kuwait, Saudi-Arabien und sowas. Diese niveaulosen Jugendliche, wallahi niveaulos. Niveaulos! Was verdienen sie? Der geht nach Indonesien oder nach Malaysia oder in anderen Ländern, Malaysia nicht, aber Indonesien meistens, und er heiratet eine Heirat, das heißt Urlaubsheirat. Was ist Urlaubheirat? Der geht einen Monat Urlaub. Der heiratet in diesem Monat die Frau und dann kommt er zurück. Nein, nein, die nennen das nicht Mut'a. Nein, nein, nicht Mut'a, nicht Mut'a. Mut'a. Das ist normalerweise Mut'a. Ja? Das ist normalerweise Mut'a für die Schia. Aber die nennen das Urlaubsheirat. Der geht, der heiratet die Frau 2-3 Wochen und dann lässt er sie dort und er kehrt zurück sofort nach Mekka, der macht Umrah. Weil wenn du alles gemacht hast und du machst Umrah, dann bist du wie neu geboren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und diese Art von Heirat, dass man Absicht hat, sie zu scheiden und heiratet sie, das ist ein Betrug und das ist verboten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das ist ein Betrug. Wal'iyadu billah. Die Gelehrten, als sie über dieses Thema gesprochen haben, die haben gesprochen, ob diese Heirat gültig ist oder nicht. Aber die haben nicht über die andere Seite gesprochen, dass man eine Frau betrügt. Schau mal, eine Frau, die gibt ihm alles. Die lebt mit ihm und die will, die hat einen Mann. Aber dieser, wal'iyadullah, minderwertige Haqir, wallahi, die Schuhe ist ehrhafter als sein Kopf. Der kommt und der geht und der spielt mit Frauen. Und dadurch, schaut mal jetzt, wie der Ruf geworden ist. Und deshalb manche, die wollen das auch hier in Deutschland machen. Wal'iyadu billah. Und die finden einige, speziell diese konvertierten Schwestern, und die spielen mit ihnen. La hawla la quwwata illa billah al-ali al-azim. Willst du heiraten, dann heirate. Aber heirate richtig. Sag deine Schwester, okay, wo ist dein Vater? Und er hat sie keinen Vater. Ich möchte dich heiraten. Aber Heirat machen wir richtig. Nach den islamischen Regeln. Und nicht mit dieser Art. Wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Aber das ist nur ein Mann, wenn er in YouTube spricht. Aber zu Hause, der versteckt sich vor seiner Frau, weil er ihr nicht sagen kann, ich will eine zweite Frau heiraten, oder dritte oder vierte, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und deshalb diese Frau, die sowas akzeptiert, ich gebe ihr Schuld an diese Sache. Na. Bekannt, also Einfluss auf die Gültigkeit der Ehe? Das heißt, man macht den Heiligen. Ja, die Ehe ist gültig, aber barakallahu fik, manche Gelehrten sagen, al-i'lan ist eine Pflicht. Mhm. Wenn du kein i'lan machst, Umar ibn Khattab sowieso sagt, der Nikah al-Sir, la ujizu. Umar hat sowas beurteilt als Geheimheirat. Er sagt, ich akzeptiere das nicht. Weil, achi barakallahu fik, was ist der Sinn, dass man das versteckt? In manchen Fällen könnte man sagen, okay, aber was ist der Sinn für einen Mann, ja, dass er die Heirat versteckt? Warum? Warum will er die Heirat verstecken? Nicht die Absicht. Weil er Angst hat, entweder dass seine Frau davon erfährt und dann bekommt er Probleme, oder weil er Angst hat, dass die Leute davon wissen und dann bekommt er Probleme, oder weil er damit spielen will. Wenn er sagt, nein, ich weiß nicht, ob diese Frau mir passt. Okay, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Scheidung. Hat die Scheidung erlaubt. Und das ist Katastrophe geworden. Ich meine, später wird man kein Vertrauen mehr an die Schiuch und Duat haben durch solche Gauner. Durch solche Verbrecher. Die sind Verbrecher, Achi. Die missbrauchen die Religion für ihre eigenen Zwecken. Und für ihre eigene Gelüste, wal'iyadu billah. Deshalb diese Verbrecher, weißt du, die schanden den Namen von Da'wah und dann mit immer Da'wah und Da'wah eine Frau kommt. Es gibt manche, die Zina begangen haben. Und wenn die arme Frau kommt und sagt, ja, der hat mit mir das und das gemacht, der sagt bestimmt nicht. Ja, und nach islamischen Vorschriften, wie kannst du das beweisen jetzt? Wie kannst du das belegen? Der sagt, die lügt. Wal-iyadu billah. Was ist das? Wallahi ja. Ich meine, wenn ich weiß, ich stecke meine Nase nicht viel in solchen Themen, aber wenn ich solche Leute kenne, die das machen, ja. Aber natürlich, da wird man sagen, ja, für die Maslacht al-Da'wa sollte man schweigen und sollte man nicht sagen, nein, Wallah, Maslacht al-Da'wa sagt, dass man solche Leute bloßstellt. Damit die Leute wissen und von ihnen nicht mehr nehmen. Damit diese Leute schweigen, weil diese Leute niemals eine richtige Da'wa machen werden. Warum haben die Priester 170.000 Kinder hier in Deutschland missbraucht? Ha? Warum? Warum haben sie diese Kinder missbraucht? Warum? Weil die alle schweigen, sagen, ja, du darfst nicht reden. Wie werden die Leute das anschauen? Wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Und das ist die Sache. Was ist das? Ein Mann, der heiratet jede Woche eine neue Frau? Was ist das? Okay, vielleicht passt das nicht, das haben wir damit kein Problem. Aber der prahlt damit. Man, was bedeutet, dass man damit prahlt? Und der andere, der versteckt alles. Und der, wenn die Frau was sagt, sagt, nein, Schwester, du darfst nichts sagen, weil wenn du sagst, die Leute werden von Muslimen schlecht denken, das wird der weiß. Der weiß, dass er einen Fehler macht. Der weiß, wenn die Leute davon erfahren, dann wird. Ich rede, aber wir müssen zwei Sachen unterscheiden, liebe Brüder und Schwestern. La hawla la quwwata illa billah. Barakallahu fikum, ich sage euch, wir müssen zwischen zwei Themen unterscheiden. Wenn die Leute Vorwürfe machen und wenn die Leute über eine Person Lügen verbreiten, das, es gibt keiner ist befreit. Es gibt Leute auch, die von meiner Person Lügen verbreiten. Das wird die, es gibt Leute, die reden über alle anderen schlecht. Das ist bekannt. Aber wir reden nicht über solche Themen, über Vorwürfe. Zum Beispiel, wenn man Vorwürfe nur macht, dann bleiben sie Vorwürfe und da bleiben Beschuldigungen. Aber wir reden, wenn das Fakt ist. Wenn das Fakt sind, wenn das Beweise sind, wenn die Schwester kommt und sagt, ja, dieser Mann hat mich so geheiratet und dieser Mann war Wali und diesem waren Zeugen und dann, aber das Komische ist, ich verstehe das nicht, Wallah. Du kommst zu diesem Wali, du sagst ihm, warst du Wali bei dieser Heirat? Der sagt, tut mir leid, ich will damit nichts zu tun haben. Ach, okay. Wir waren Zeugen, der und der. Du gehst zu ihm. Hat dieser Mann diese Frau geheiratet? Ich will damit nichts zu tun haben. Der andere, nein, tut mir leid, Achi, frag mich nicht nach solchen Themen. Subhanallah. Ihr wart doch Zeugen. Warum wart ihr Zeugen dann? Zeuge ist, wenn man dich braucht dann später, dann musst du bezeugen, was du gesehen hast. Nein, ich will damit nichts zu tun haben. Deshalb, ich empfehle euch, liebe Brüder und Schwestern, wir müssen Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Da'wah ist nicht Heiratmarkt. Ist nicht Heiratsmarkt. Deshalb derjenige, der sagt, für Maslacht al-Da'wah, du sollst Vorbild sein. Und du sollst aufpassen, wie du handelst und wie du mit den Leuten redest. Okay, jeder von uns macht Fehler, kein Problem. Jeder von uns hat Eigenschaften, die man nicht mag. Zum Beispiel bei mir, es ist bekannt, die Frauen haben Angst vor mir. Die zittern, wenn sie mit mir reden. Ja, die zittern. Manche zittern, wenn sie mit mir reden. Das stimmt. Ich bin da froh. Weißt du? Ich bin eine Frau, einmal hat eine Frau mich angerufen, da hat sie mir gesagt, kannst du ein bisschen bitte netter mit mir reden? Ich habe gesagt, warum soll ich mit dir netter reden? Was gibt es zwischen uns, damit mit dir netter rede? Du rufst mich an, du stellst eine Frage, ich beantworte die Frage, Salam alaikum, alaikum salam, fertig, Punkt. Wenn ich manchmal eine Frau zuhöre, weil sie ein Problem hat und sowas, das heißt nicht, dass ich mit ihr eine Beziehung aufbauen würde. Das ist eine, ich bin nur eine Hilfsperson in diesem Zusammenhang, ich berate, ich helfe für Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist alles, nicht mehr, nicht weniger. Und Wallah, wenn ich bei mir merke, dass mein Herz was passiert und sowas, dann breche ich es sofort ab. Damit ich den Shaitan keine Möglichkeit gebe. Vielleicht bei dir kannst du das, aber was denkst du von der anderen Seite? Ja? Was denkst du von der anderen Seite? Und wenn ich persönlich, ich rede von meiner Person, ich brauche nicht über die anderen zu reden, wenn ich eine Frau heiraten möchte, dann sage ich, ich gehe zu ihrem Vater, ich sage, hast du Bruder, hast du Vater und so, ich gehe direkt, sage ich möchte, und fertig, Punkt. Nein, nein, ja, ja, und fertig. Allah, ich verstehe das nicht, das ist Katastrophe. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb empfehle ich euch, und nochmal meine Nasiha an die Schwestern speziell, wenn jemand zu euch mit solchen Themen kommt, ja, wenn jemand mit euch sowas anfängt und sowas, wenn du mitmachst, dann bist du selber schuld. Und dann brauchst du, du darfst nicht mehr klagen. Du hast die Tür aufgemacht. Und du verdienst, was mit dir passiert dann. Sag nicht, dass keiner mir das gesagt hat. Nein, du gehst nicht allein zur Schwester, fragst sie. Sondern du machst das über andere Frauen oder über einen Bruder, der verheiratet ist und sowas. Und wenn eine Frau einen Mann heiraten möchte, dann kann sie auch das machen, wie ich schon immer gesagt habe. Willst du einen Mann heiraten, weil du denkst, das ist gut für dich? Dann redest du mit einer Schwester, die redet mit ihrem Mann, der redet mit ihm, der ruft ihn an. Es gibt eine Schwester, die hat Interesse und sowas. Was wirst du da? Aber leider, das ist die Sache heute, das wird mit Dauer gespielt. Und jeder kommt, der macht zwei YouTube-Vorträge und nach ein paar Tagen hören wir, der Sheikh so und so gekommen. Und da will man Autogramme aufgeben. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ali al-Azim. Ich will nicht lange hier machen. Wir machen jetzt in der Moschee hier zu Ende. Und Barakallahu fikum, Jazakallahu khairan. Ich gehe in ein paar Minuten, dann machen wir weiter mit den Brüdern und Schwestern im Internet. Wer Frage hat, dann können die Fragen geschickt werden an die Admin. Barakallahu fikum, Jazakallahu khairan.